So, mittlerweile sind alle sprechenden Personen da und wir können anfangen. Genau, als erstes möchte ich ja allen arbeitenden Menschen hier und auch vor allem den Organisatorinnen der Besetzung sehr, sehr herzlich danken, dass wir sind die Platypus Affiliated Society, unsere Podiumsdiskussion heute in dem Kontext abhalten dürfen. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Vielleicht auch mal kurz eine Runde Applaus für die viele Arbeit, die die Leute machen. Genau, mein Name ist Andreas. Ich werde die Diskussion moderieren. Und bevor wir zu den sprechenden Personen, bevor wir auch zum Thema der Diskussion kommen, möchte ich ganz kurz noch die Organisation Platypus vorstellen. Die Platypus Affiliated Society ist eine linke Bildungsorganisation, die sich 2006 in Chicago gegründet hat. Wir organisieren Lesekreise, Journalismus, Konferenzen und eben Podiumsdiskussionen, so wie die heute Abend, auf über 30 Universitäten auf 4 verschiedenen Kontinenten. Das Motto unserer Organisation ist, wie man hier auch lesen kann, die Linke ist tot, lang lebe die Linke. Als kritische Erbin einer besiegten Tradition vertritt Platypus die These, dass die gegenwärtige Orientierungslosigkeit der Linken dafür spricht, dass wir angesichts des Scheiterns der sogenannten Neuen Linken, das heißt 1968, der Demontage des Sozialstaats und dem Kollaps der Sowjetunion in den 1980er Jahren heute nicht besser wissen, wie die Aufgaben und Ziele sozialer Emanzipation aussehen könnten, als die unter Anführungszeichen Utopisten der Vergangenheit. Wir sind der Ansicht, dass wenn die Linke die Welt verändern will, sie sich zuallererst selbst verändern muss. Die unwahrscheinliche, aber nicht unmögliche Neuorganisation einer emanzipatorischen Linken ist eine dringende Aufgabe. Wir sind der Ansicht, die Zukunft der Menschheit hängt davon ab. Wir als Organisation versuchen eben durch das Medium der gegenseitigen Kritik und Bildung einen notwendigen, wenn auch nicht hinreichenden Beitrag zu dieser Aufgabe zu leisten. Genau. Das war ganz kurz sozusagen die Vorstellung unserer Organisation. Und nun kommen wir auch schon zur Diskussion heute Abend. Ich möchte ganz kurz den Ablauf klären. Am Anfang werden sich die sprechenden Personen jeweils kurz vorstellen. Danach haben sie jeweils 10 Minuten Zeit für ein Eingangsstatement. Danach können die sprechenden Personen auf ihr jeweiliges Eingangsstatement reagieren. Und danach wird die Diskussion geöffnet für Fragen aus dem Publikum. Wir schauen, dass wir sozusagen, dass wir für die Dauer der ganzen Diskussion 2 Stunden nicht überschreiten. Genau, kurz noch zu den Fragen und Bemerkungen dann aus dem Publikum. Wir machen das so, dass wir jede Frage oder jede Bemerkung, die aus dem Publikum kommt, einzeln dran nehmen und dann sozusagen an das Podium richten. Das heißt, wir sammeln keine Fragen. Und wir schauen eben, dass jede Bemerkung, jede Frage von euch, wie gesagt, einzeln diskutiert, beantwortet, etc. bearbeitet wird. Genau. Noch kurz möchte ich dazu sagen, die Podiumsdiskussion wird aufgezeichnet. So, jetzt möchte ich noch ganz kurz das Thema beziehungsweise den Ankündigungstext der Diskussion vorlesen und dann würde ich das Wort auch schon an die sprechenden Personen übergeben. Inmitten der Nachwirkungen der Corona-Lockdowns und im Zuge des anhaltenden Krieges in der Ukraine schießen in ganz Europa die Energiepreise in die Höhe. Verschiedene Proteste und Kampagnen wurden daraufhin ins Leben gerufen. Die Platypus Affiliated Society lädt ein, um über die Bedeutung der aktuellen Krise und die Reaktion der Linken darauf zu diskutieren. Wir haben dazu mehrere Fragen formuliert, die wir auch an die sprechenden Personen im Vorhinein weitergeleitet haben. Diese Fragen sind wie folgt: Wie versteht ihr die gegenwärtige Krise, ihre Ursprünge und Bedingungen? Wie versteht ihr das Verhältnis der gegenwärtigen Krise zum Kapitalismus? Welche Rolle hat die Linke, wenn überhaupt, bei der Schaffung dieser Bedingungen gespielt und wie sollte sie auf die aktuelle Situation reagieren? Welchen Hindernissen steht sie, also die Linke, gegenüber? Gibt es historische Präzedenzfälle, aus denen die Linke lernen kann? Und als letzte Frage, wie versteht ihr die Rolle des Staates bei der Entstehung und Bewältigung der Krise? Genau. So, ich würde das Mikro jetzt weitergeben und würde die sprechenden Personen, wie gesagt, kurz um eine Vorstellung bitten und dann übergebe ich wieder dir das Wort für das erste Eingangsstatement. Ja, dann danke von meiner Seite für die Einladung und die Gelegenheit, hier sprechen zu können. Ich bin von der Gruppe Zwangsräumungen verhindern und wir sind eine relativ junge Gruppe, die sich nach einer Hausbesetzung in Wien im März dieses Jahres zusammengefunden hat, um aus antikapitalistischer Perspektive Stadt- und Wohnungspolitik damit sich auseinanderzusetzen und vor allem die Teuerung, um die es ja auch heute geht, die spielt bei uns in der Gruppe natürlich auch eine wichtige Rolle. Also wir beschäftigen uns jetzt nicht nur mit Zwangsräumungen, sondern auch mit breiteren politischen Themen. Vielleicht so kurz zu Zwangsräumungen, was sind das? Also in Wien finden durchschnittlich 7 Zwangsräumungen pro Tag statt, die Hälfte davon in Gemeindebauten, was vielleicht schon ein bisschen aufzeigt, dass nur wenn etwas in staatlicher Hand ist, dass es nicht automatisch dann progressiv ist oder dass auch eben halt staatliche Politik sich kapitalistischen Märkten unterordnet. Ja, und trotz dieser hohen Zahl sind Zwangsräumungen sehr ja, in der Nachbarschaft oder für uns alle nicht sehr wahrnehmbar. Und deshalb wollen wir da auch Bewusstseinsarbeit machen und auch darauf hinweisen, dass Zwangsräumungen auch nur die Spitze eines Eisbergs sind und vor allem auch die Brutalität von kapitalistischen Eigentums- und Besitzverhältnissen sich da sehr stark ausdrücken. Und gleichzeitig bieten halt eben die Kämpfe gegen Zwangsräumungen auch die Möglichkeit, eine Selbstorganisation von und mit Betroffenen voranzutreiben, die auch über die Verhältnisse hinausweisen. Und Kämpfe gegen Zwangsräumungen sind eben auch Kämpfe gegen Verdrängung und Armut, gegen Rassismus und Ausschluss, gegen eben kapitalistische Besitz- und Eigentumsverhältnisse, gegen die Trennung von öffentlichen, privaten Raum, gegen Obdachlosigkeit und Leerstand. Und was wir so machen, ist, dass wir halt Demos organisieren, offene Treffen, Kundgebungen, auch inhaltlich mit Themen uns auseinandersetzen und vor allem auch versuchen, Mieterinnen in ihren Kämpfen zu unterstützen. Und beispielsweise, weil das gut zum Thema passt, haben wir auch am 1. September, am Tag der Preiserhöhungen, eine Kundgebung bei Wien Energie unter dem Motto „Wir frieren nicht für eure Profite“ organisiert, die eigentlich sehr positiv aufgenommen wurde. Genau, und zu unserer Gruppe, ich weiß nicht, also wir bestehen aus unterschiedlichen Menschen, aus unterschiedlichen Kontexten, wo wir verschiedene Perspektiven auf dieses Thema mitbringen. Und genau, das ist ganz spannend, bei uns dabei zu sein, falls ihr da Interesse habt. Okay. Na gut, also du hast mir jetzt meine, also Vorsatz, mich in 1 bis 2 Sätzen vorzustellen, ein bisschen durchkreuzt. Aber ja, ich werde es trotzdem ein bisschen kürzer machen. Also mein Name ist Clara, ich bin von der Gruppe System Change, not Climate Change. Wir sind eine Gruppe in der Klimagerechtigkeitsbewegung, die euch vielleicht im Zuge der Lobau-Besetzungen schon mal untergekommen ist. Ja, wir besetzen allerdings nicht nur Baustellen, wir machen nebenbei auch inhaltliche Arbeit und neben dem Thema Verkehr setzen wir uns jetzt vor allem in letzter Zeit auch sehr viel mit dem Thema Energie auseinander. Und wir sind eine dezidiert antikapitalistische Klimabewegung und ja, ich glaube, das reicht fürs erste Mal. Danke, Clara. Danke auch für die Einladung zu der Veranstaltung. Danke auch, dass ihr die Uni besetzt habt. Das ist cool von euch. Der Stream hier erinnert mich ein bisschen, dass ich als Schüler noch in der letzten Uni-Besetzung im Audimax in der AG SchülerInnen war. Und damals wurde beim Stream der Chat neben dem RednerInnenpult angezeigt. Da war ich super nervös und habe ganz langsam gesprochen, habe gesagt: „Hallo, ich bin der Mo." Da ist schon auf dem Chat aufgekommen: „Hallo, ich bin der Mo von der AG Amphetamine." Dann habe ich mich nicht weiter getraut zu reden. Ich war natürlich von der AG Schülerinnen. Jetzt bin ich nicht mehr bei der AG Schülerinnen. Ich bin halt hier als Aktivist von der Gruppe Arbeiterinnen Standpunkt. Bin auch im Koordinationsteam von der Partei Links und ich freue mich voll auf die Diskussion. Jetzt hat es mal kurz einen Stich gesetzt, weil du gesagt hast, du warst bei der letzten Uni-Besetzung bei den Schülerinnen dabei. Ich war damals, jetzt Aktivist wäre übertrieben, aber wohlwollender Sympathisant. Das war Das hat mir jetzt ein bisschen einen Stich gesetzt. Vielleicht, ich werde einfach wirklich alt. Bin der Christian Hofmann, war jahrelang Bundesjugendsekretär, also Abteilungsleiter in der größten österreichischen Gewerkschaft, der Gewerkschaft GPA, zuständig vor allem für Jugendagenten und bin jetzt im Moment in Bildungskarenz. Freue mich wirklich, so viele zu sehen. Es ist ja nicht selbstverständlich an einem Samstagabend. Und ich freue mich auf die Diskussion und darauf natürlich zu diskutieren, zum Beispiel auf den Standpunkt, was Klimabewegung und Gewerkschaften gemeinsam haben, welche Widersprüche es gibt und wie wir da auch gemeinsam vorankommen. Ja gut, dann beginne ich gleich mit den Eröffnungsstatements. Also wir haben als Gruppe sehr gewissenhaft diese Fragen, die du schon vorgelesen hast, da ausgearbeitet. Also hoffe ich, dass wir das irgendwie zeitgerechter unterbringen. Ja, ich glaube, die aktuelle Krise würden wir als Teil des krisenhaften Prozesses einer kapitalistischen Weltökonomie mit ihren unterschiedlichen, vielfältigen Erscheinungsformen verstehen und darauf hinweisen, dass es eben keinen Kapitalismus ohne Krise gibt. Auf jeden Boom folgt ein Crash mit verheerenden Folgen für die Lohnabhängigen. Und diese Kapitalvernichtung, die in der Krise dann auch immer passiert, schafft dann immer wieder die Grundlage für eine erneute Konjunktur. Bei den Lohnabhängigen kommt da meistens aber auch nie viel an. Und wir würden auch diese aktuelle Krise einreihen in den krisenhaften, fundamentalen krisenhaften Prozess, der eigentlich schon seit den 1970er Jahren vonstatten geht, der immer wieder auch aufgeschoben wurde oder einzeln zum Durchbruch kam. Ja, und dass es eben ein Resultat eines krisenhaften Kapitalismus im Weltmaßstab ist, dessen Auswirkungen auch wir immer mehr zu spüren bekommen, der aber schon ganze Landstriche ökonomisch und sozial verwüstet hat und durch diesen barbarischen Verfallsprozess eigentlich auch immer wieder zur Geburtshelfe autoritärer und reaktionärer Bewegungen wurde. Und es wäre auch falsch, die Ursachen der aktuellen Krise alleine im Krieg Russlands gegen die Ukraine zu suchen. Vielmehr ist es das allgemeine Gewinnstreben der Unternehmen und Konzerne, das die Preise in die Höhe schnellen lässt. Also man sieht es ja auch aktuell jetzt beim Gaspreis, der wieder seit einem Monat im Sinken begriffen ist, aber für uns auf den Rechnungen kommt davon noch überhaupt nichts an. Und es ließen sich noch sicher weitere Beispiele anführen, wo wir sehen, dass Unternehmen eben die Situation ausnutzen, um die Preise zu erhöhen. Ein gutes Beispiel dafür ist eben die Miete, die teilweise in Österreich eben indexiert ist. Wertsicherung heißt es ja dann so schön, wo die Mieten dann eben mit der Inflation automatisch ansteigen. Es gab ja eben schon 3 Mieterhöhungen dieses Jahr. Seit 2008 sind die Mieten um 123% gestiegen. Und ja, das führt uns, glaube ich, schon zum grundlegenden Punkt, nämlich in der kapitalistischen Produktionsweise stehen nicht unsere Bedürfnisse im Mittelpunkt, sondern eben die rastlose und selbstzweckhafte Prozesshaftigkeit, eben aus Geld immer mehr Geld zu machen, die Konkurrenz um Profite und Absatzmärkte. Und dieser Prozess, der setzt eine Dynamik in Gang, die permanent krisenhaft ist und der sich auch kein Mensch entziehen kann, solange man diesen Kategorien verhaftet bleibt. Und unsere Bedürfnisse spielen dann nur eine Nebenrolle, solange sie sich als sogenannte zahlungskräftige Nachfrage artikulieren können. Den Unternehmen ist es nämlich egal, ob sie Babybrei oder Kriegsgerät herstellen, Hauptsache es wirft Profit ab. Und die Überproduktion von Lebensmitteln bei gleichzeitigem Anstieg von weltweiten Hunger oder eben Leerstand bei gleichzeitig dem Anstieg von Obdachlosigkeit, das ist alles kein Fehler im kapitalistischen System, sondern es ist die Folge der menschenverachtenden Rechenweise, die das eben auf Profitlogik ausgelegt ist. Und deshalb greifen, glaube ich, auch Forderungen nach Umverteilung oder dergleichen viel zu kurz und kaschieren das eigentliche Problem. Und es geht auch hier nicht um moralische Schuldzuschreibungen, sondern um die allgemeine Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus, die Sachzwänge der kapitalistischen Produktionsweise, welche wir eben abschaffen wollen, damit ein gutes Leben für alle Menschen möglich ist. Und zur Frage, was die Linke dafür eine Rolle gespielt hat, also ich glaube, in meinen Augen ist die Linke viel zu schwach, als dass sie zur Schaffung dieser Bedingungen in irgendeiner Form hätte beitragen können. Aber ich glaube, genau das kann man ihr auch zum Vorwurf machen. Sie ist gesellschaftlich überhaupt nicht verankert, führt eigentlich permanent Abwehr- und Rückzugsgefechte. Und der andere Teil der Linken, der gibt sich irgendwelchen reformistischen Staatsillusionen hin und macht sich durch Regierungsantritte immer wieder unglaubwürdig und peinlich. Und ja, weil sie einfach dann auch nur die kapitalistischen Sachzwänge exekutieren können und wahrscheinlich sogar noch mit weniger Widerspruch, weil es sich ja um vermeintlich linke Regierungen handelt. Ja, die Reaktion der Linken auf die aktuelle Krise müsste dann unserer Meinung nach genau eine umgekehrte sein. Es müsste darum gehen, sich im sozialen Raum der Gesellschaft breiter zu organisieren, beispielsweise über Kretzel-Initiativen, um halt im Alltag der Menschen auch auf Augenhöhe eine Selbstorganisierung voranzutreiben und vielleicht auch die Sachen mit direkten Aktionen selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist auch so ein bisschen ein Fokus unserer Gruppe. Und das schafft auch Erfahrung und eine Nützlichkeit im Alltag, die sehr essentiell ist. Eine andere aktuelle oder auch historische, erfolgreiche Form sind Zahlungsstreiks, wie zum Beispiel diese Kampagne, die in Großbritannien ist, Don't Pay UK, wo sich ganz direkt gegen Preiserhöhungen zur Wehr gesetzt wird und dabei auch eine Organisierung von unten entsteht. Und als dritter Punkt müsste sich eine Linke auch transnational organisieren, weil man es ja auch mit einem Gegner zu tun hat, der genauso transnational operiert. Und aus diesem Grund sind wir auch kürzlich der European Action Coalition beigetreten mit 30 Gruppen aus über 20 Ländern. Und die versuchen eben auf transnationaler Ebene diese Kämpfe zu verbinden. Und ein Kulminationspunkt für transnationale Kämpfe könnte vielleicht auch der Gasgipfel in Wien sein, der Ende März hier stattfindet. Ich glaube, das wäre sicher ein guter Anlass, um Protest an der richtigen Adresse zu artikulieren, weil sich dort eben die KrisengewinnerInnen treffen. Und eine Linke, und das habe ich auch schon angedeutet, müsste auch diese peinliche Staatsgläubigkeit hinter sich lassen und anstatt die Wege in die Institutionen zu suchen, abseits davon Gegenmacht aufbauen. Also nicht im Rahmen des legalistischen Verfahrens, sondern eigentlich die offene Revolte anstreben. Praxisformen entwickeln, die über das Bestehende hinausweisen und dabei auch noch eine Strahlkraft entwickeln, die die Idee einer anderen Gesellschaft für die Menschen erst wieder mal zur realen Option erscheinen lässt. Denn auch wenn die jetzigen Verhältnisse noch so verknöchert oder unveränderbar wirken, gibt es immer wieder Risse, wo wir unsere Hebel ansetzen können, um diese Welt aus den Angeln zu heben. Und das lässt sich eben nicht auf irgendwelche revolutionären Zeiten vertagen, sondern damit müssen wir auch schon im Hier und Jetzt beginnen. Und natürlich hat das alles wieder seine Fallstricke, aber es gibt kein Argument, sich mit der eigenen Ohnmacht zu identifizieren. Und wir werden es eben weiter versuchen müssen, um zu scheitern und vielleicht dann beim nächsten Mal noch besser zu scheitern. Aber auf jeden Fall glaube ich, was ein zentraler Punkt ist, ist, dass es eben keine soziale Krisenlösungen gibt. Die hat es auch nie gegeben. Und Reformillusionen, die helfen keinen Menschen weiter, sondern sie sind oft auch nur der Hemmschuh der Subversion. Und was man eigentlich auf die Tagesordnung setzen müsste, ist die Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise, die in den linken Reformgespinsten eigentlich gar nicht mehr gestellt wird. Und vielleicht geht sie jetzt noch die eine Frage aus. Ja, genau, okay, gut. Das wäre nämlich die Frage zu den historischen Präzedenzfällen, weil da wird eigentlich immer ja, die Parallele bemüht der Inflation der 20er Jahre. Und ich denke, hier lässt sich auch zeigen, dass die Krisen nicht nur das Potenzial bieten, auf die Verkommenheit kapitalistischer Vergesellschaftung hinzuweisen, sondern sie bergen auch immer das Potenzial ihrer negativen Aufhebung, also der autoritären und antisemitischen, nationalistischen und rassistischen Massenmobilmachung. Das heißt für uns konkret, dass unsere sozialen Kämpfe auch immer antifaschistische Kämpfe sein müssen und dass wir aus der geschichtlichen Erfahrung der Shoah schmerzlich gelernt haben, dass die Linke kein Monopol auf Antikapitalismus hat, dass die objektiv Geknechteten und Ausgebeuteten nicht automatisch auch subjektiv das Interesse an einem Ende von Herrschaft und Ausbeutung haben, dass viele sich sogar noch einen engeren Würgegriff der Macht wünschen, auch wenn sie ihren Konformismus gerne als Rebellion verkaufen. Und das sehen wir jetzt auch, wo soziale Themen von der Rechten erfolgreich bespielt werden und die FPÖ in Österreich aktuell wieder laut Umfragen auf Platz 1 rangiert. Und dennoch haben wir, glaube ich, gute Argumente auf unserer Seite, warum wir mit dieser verrückten und irrationalen Form der kapitalistischen Produktionsweise ein für alle Mal Schluss machen sollten. Aber das gute Leben für alle ist eben keine ferne Utopie, sondern das wäre schon längst umsetzbar. Und das geht aber nur gegen Staat und Kapital und mit einer Kritik, die dezidiert feministisch, antirassistisch und antinational ist. Und ein Beispiel, weil eben historische Präzedenzfälle vielleicht hier in der Frage waren, wie das eben gelingen kann, sozialrevolutionäre Veränderungen mit feministischen und antifaschistischen Kämpfen zu verbinden, ist der demokratische Konföderalismus in Rojava. Und diese Revolution in Rojava hat auch erst klein begonnen und wurde zu einem Leuchtturmprojekt für die ganze Region des Mittleren Ostens und darüber hinaus, wie man es ja auch derzeit an den Protesten im Iran beobachten kann. Okay, dann starte ich mal. Also zunächst einmal glaube ich, dass wir, also ich persönlich tue mir extrem schwer, in dieser Situation von einer Krise zu reden. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo ganz viele Krisen aufeinandertreffen. Aber ich glaube, in meiner Position als Klimaaktivistin hier ist es ein bisschen meine Aufgabe, den Fokus auf diese Frage zu richten. Also habe ich das auch getan in meiner Vorbereitung. Und ich glaube, um die derzeitige Krise und auch um die Energiepreiskrise zu verstehen, müssen wir zunächst einmal ein paar Grundzüge dessen, was eigentlich der Kapitalismus ist, verstehen. Und das kapitalistische System, wie wir es heute kennen, basiert in seiner Grundessenz auf der Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft und natürlicher Ressourcen. Wobei diese beiden Prozesse inhärent miteinander verknüpft sind. Und fossilen Energieträgern kommt dabei historisch betrachtet eine extrem wichtige Rolle zu. Um ein Beispiel zu nennen, die Durchsetzung der Dampfmaschine und der Kohle im frühen Kapitalismus war nicht etwa, wie viele Leute gerne behaupten, einfach ein Kostenfaktor, wo Kohle einfach günstiger war, sondern es war vielmehr die Notwendigkeit, essentielle Arbeitskräfte in der Fabrik durch Maschinen zu ersetzen und die Macht der streikenden Arbeiterinnen Mitte des 19. Jahrhunderts zu brechen, die dazu geführt hat, dass sich Kohle durchsetzen konnte. Und es gibt in dieser Zeit und auch im Laufe des Kapitalismus bis heute unzählige Beispiele, wo sich das durchzieht. Gleichzeitig sehen wir auch, dass das Wirtschaftswachstum bis heute beinahe 1:1 an den Energieverbrauch gekoppelt ist. Das ist allerdings nur deshalb möglich, weil wir vergleichsweise zu den gesellschaftlichen und auch ökologischen Kosten bis vor kurzem einen verschwindend geringen Preis für fossile Energien bezahlt haben. Ähnlich wie das auch bei vielen anderen Rohstoffen der Fall ist. Die Ausbeutung von natürlichen Ressourcen zu einem derart geringen Preis ermöglicht es überhaupt erst, dass das kapitalistische System am Laufen bleibt. Und das sehen wir jetzt auch ganz stark, wenn wir davon hören, dass Fabrikschließungen bevorstehen, dass es zu einer Wirtschaftskrise kommen soll, bis hin zu einer möglichen unfreiwilligen Deindustrialisierung. Unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern bedeutet gleichzeitig eine Abhängigkeit von autoritären Staaten. Sie bedeutet eine Abhängigkeit von geopolitischen Spannungen und vor allem auch von immer mächtiger werdenden Finanzmärkten. Und genau deshalb ist die jetzige Energiepreiskrise auch immer noch die treibende Kraft hinter der heutigen Inflation. Gerade in der EU sieht man das besonders gut. Selbst letzten Monat waren Energiepreise und Nahrungsmittel zusammen für über 2/3 der Inflationsrate verantwortlich. Und dazu muss man sagen, dass wir gerade hier in Europa eine extrem ressourcenintensive Nahrungsmittelproduktion haben. Also wir verbrauchen 1/4 unseres Gesamtenergiebedarfs nur dafür, Lebensmittel zu produzieren. Das heißt, der Zusammenhang hier ist auch recht klar, denke ich. Und zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die jetzige Preiskrise eine sogenannte fossile Inflation ist. Im Englischen gibt es da das schöne Wort Fossilflation dafür, das das Ganze, glaube ich, recht gut zusammenfasst. Und die Konsequenzen von dieser fossilen Abhängigkeit, in der wir sind, sorgen dafür, dass sich Menschen diesen Winter das Heizen nicht mehr leisten können, dass sie Nachzahlungen von Gas- und Stromrechnungen bekommen, die ihr Monatsgehalt überschreiten und dass die Preise für Lebensmittel immer weiter steigen. Und in dieser Situation ist die Antwort der EU, nicht etwa erneuerbare Energien auszubauen, sondern weitere Subventionen und den weiteren Ausbau von fossilen Infrastrukturprojekten zu forcieren. Gleichzeitig wird vor allem Flüssiggas, vor allem im Nahen Osten und in Afrika, ganz stark forciert, nicht für die Leute dort vor Ort, sondern für unseren Konsum hier in Europa, was die Abhängigkeit dieser Länder von fossilen Energieträgern langfristig einzementiert. Die Machtverhältnisse innerhalb der Länder der EU werden also wieder einmal zu Kosten des globalen Südens stabilisiert. Und als Linke stellt uns das vor enorme Herausforderungen, weil es absolut klar ist, dass die Antwort auf die jetzige Frage von unserer Seite sein muss, dass die Leute auf der Straße nicht zu Kosten der OMV oder des Verbundes frieren dürfen. Weil jedoch aber trotzdem eine enorme Gefahr besteht, dass durch die Lösungen, die jetzt von staatlicher Seite propagiert werden, sich die Verhältnisse noch weiter einzementieren und Lösungen für die Klimakrise um Jahrzehnte noch mal weiter entfernt sind, als sie es sowieso schon wären. Und wir wissen, dass der fossile Kapitalismus infolge seines Wachstumszwanges immer weitere Quellen für Öl und Gas erschließen wird, sofern das irgendwie möglich ist. Dieses System ist derzeit in einer tiefen Krise, in der viele Menschen zum ersten Mal bemerken, was es eigentlich heißt, von fossiler Energie abhängig zu sein. Und zusammenfassend denke ich, ist es unsere Aufgabe zu zeigen, dass der Kapitalismus ein inhärent fossiler Kapitalismus ist, der zwingend und notwendig auf der Ausbeutung von Mensch und Natur beruht. Und dass sich diese Krisen innerhalb des Systems nicht im Interesse der Arbeiterinnen und erst recht nicht im Sinne der Umwelt lösen lassen. Und um noch auf die Frage zurückzukommen, welche Rolle die Linke dabei gespielt hat. ich glaube, dass die Linke, wobei es für mich auch schwierig ist, die Linke zu definieren, viel zu lange verschlafen hat, dass die Klimakrise die Frage unserer Zeit ist. Denn wie eine weise Frau mal gesagt hat, so wie sich der Kapitalismus wandeln muss, muss sich auch die Linke wandeln und müssen sich auch die Antworten der Linken wandeln. Was wir allerdings in der Praxis sehen, ist, dass gerade von Seiten der Gewerkschaften in den letzten Jahrzehnten relativ geringe Lohnsteigerungen im Gegenzug für günstige Energie- und Nahrungsmittelpreise zulasten von Arbeiterinnen und Bäuerinnen im globalen Süden und zulasten der Natur akzeptiert wurden. Es hat sich eine Art Klassenkompromiss ergeben, in dem westliche Industrieländer weiterhin so leben können wie bisher, was allerdings meines Erachtens nach langfristig nicht aufrechtzuerhalten sein wird. Und ich glaube, dass die jetzige Krise ein erstes Anzeichen dafür ist. Auch wenn sich hier sicherlich noch eine Zeit lang Scheinlösungen finden lassen werden, wie zum Beispiel jetzigen Diskussionen über Strom- und Gaspreisdeckel recht gut zeigen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass die Klimabewegung es verschlafen hat, die Klimakrise als das zu benennen, was sie eigentlich ist. Nämlich nicht bloß eine soziale Frage, sondern Klassenkampf. Die Abhängigkeit von fossilen... Danke. Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern ist nämlich nicht im Interesse der Arbeiterinnen. Und die Verursacher der Klimakrise bereichern sich auch jetzt an der Krise. Deshalb ist es unsere Aufgabe zu zeigen, dass die beiden Fragen, die ökologische Frage und die Frage des Sozialen, um es jetzt nochmal leider verblödet so zu nennen, nicht im bestehenden System lösbar sind. Und dafür braucht es sowohl Hörsaalbesetzungen wie diese hier, als auch Organisationen, die hoffentlich auch gewerkschaftlich am Arbeitsplatz stattfinden kann, um dort aufzuzeigen, dass Betriebslösungen nicht die Lösung sind, sondern dass es einen sozial-ökologischen Umbau in der Industrie braucht. So wie das beispielsweise bei Bosch in München passiert ist oder auch in Florenz. Und ich sage das nicht, weil ich glaube, dass uns das retten wird, sondern weil es essentiell ist, dass wir als Linke wieder anfangen, eine breite Organisation aufzubauen. Von dieser sind wir nämlich momentan meilenweit entfernt. Und Organisierung aufzubauen funktioniert meines Erachtens nach nur durch reale Erfahrung und bewusstseinsschaffende politische Kämpfe. Und ich glaube, dass diese Organisierung auch aufzubauen auch unsere größte Herausforderung sein wird. Und ja, ich glaube, damit belasse ich es und darüber können wir dann noch sehr gut diskutieren. Ja, danke. Ich finde es voll spannend, zusammenzusitzen und über die Krise oder die Krisen zu diskutieren. Deswegen werde ich das auch versuchen. Ich habe, glaube ich, noch nicht so viele Antworten in der Praxis fürs Eingangsstatement vorbereitet. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und ich hoffe, wir kommen dann in Diskussion mit Publikum und Podium da mehr hinein. Genau, generell glaube ich, wir befinden uns nicht nur in mehreren gleichzeitigen Krisen, sondern es ist die dritte große Krise, die Inflationskrise, in der wir uns gerade befinden, auf die die Linke bisher noch keine Antwort gefunden hat, auf der keine linke Organisation eine Antwort gefunden hat, die die Unterstützung der Bevölkerung oder insbesondere irgendwie der kämpfenden Unterdrückten finden kann. Das bedeutet, es ist ohnehin eine fragliche Idee, dass die Linke diese Kämpfe für die Bevölkerung, für die Arbeiterinnenklasse führen kann oder sie auch nur anführen kann. Ich glaube, sie hat weder die Antworten gefunden, noch ist sie ausreichend verankert, um solche Antworten in Tat umsetzen zu können. Und das wird sich nicht urschnell ändern. Das ist keine Frage, die sich durch Willen ändert, sondern es ist eine Frage, die sich durch Organisierung, Verständnis und, wie die Clara gesagt hat, Parteiaufbau ändert. Und das heißt, ich glaube, realistisch muss man sagen, für die Linke wird es kein heißer Herbst, sondern ein kalter Winter werden. Die politisch brennendste Frage im Moment, die politische Frage, um die sich die meisten Kämpfe in den imperialistischen Ländern entspringen werden, ist die Preisexplosion, ist die Inflationskrise. Ich glaube, in den Kämpfen gegen die Inflation, obwohl wir das alle wollen, obwohl wir, glaube ich, fast alle Fraktionen der Linken jetzt auch schon Demos gegen die Inflation und gegen die Umverteilung von unten nach oben gemacht haben, wir finden hier keine Traction, keine Verankerung in breiteren Teilen der Bevölkerung, die davon noch stärker betroffen sind. Und ich glaube, das liegt, vielleicht liegt es nicht daran, aber es ist trotzdem wert, darüber nachzudenken, was diese Inflationskrise eigentlich ist und womit wir es hier zu tun haben. Wir haben seit 2020 eine globale Krise sowohl in der Produktion als auch in der Kapitalverwertung beobachtet. Das ist spannend und ziemlich schrecklich, die also von dieser globalen Pandemie ausgeht. Und für mich ist es sehr interessant, dass diese Krise sich so anders auswirkt als die globale Krise 2008. Also eigentlich ist der weltweite Kapitalismus nach 2008 in eine noch globalisiertere Periode eingegangen und in eine Periode der Unterinflation, besonders niedrige Inflationsraten, was Kapital und Staat auch gehörig beunruhigt hat. Nach der Krise 2020 sind wir in eine Periode der globalen Preisexplosion eingegangen. Es gibt ganz wenige Länder, wo die Inflationsraten irgendwo so bei 4% rumdümpeln. Sonst reden wir überall von 10% in den Ländern des unterentwickelten globalen Südens. Unterentwickelt verwende ich hier als Wort, um darauf hinzuweisen, dass das eine aktive Tat durch die imperialistischen Staaten war. In den unterentwickelten Ländern des globalen Südens haben wir Hochinflationperioden mit mehreren 100% Inflation, aber eh auch schon länger. Die drei offensichtlichen Erklärungen: Lockdowns, Krieg und die neue Blockbildung, also die Deglobalisierung durch die Blockbildung zwischen Russland, China auf der einen Seite, EU, USA auf der anderen Seite, sind sicher wichtige Aspekte, um diese Hochinflation zu erklären. Aber sie erklären, glaube ich, nicht das Wesen der Inflation im Kapitalismus. Und sie erklären deswegen, glaube ich, auch wirklich nicht so gut, warum es 2020 so anders ist als 2008. Ich glaube, es ist grundlegend wichtig, darauf hinzuweisen, ich habe letztlich einen Sticker gesehen, der was ganz Ähnliches gesagt hat. Die Preise steigen nicht, die Preise werden erhöht. Inflation ist eine Aneinanderreihung von individuellen Entscheidungen von Firmen, die sich für eine von zwei Sachen entscheiden können, entweder die Produktion auszuweiten oder die Preise zu erhöhen. Und wir erleben gerade, dass sehr, sehr viele Firmen gleichzeitig sich entscheiden, die Preise zu erhöhen. Das ist kein Zufall natürlich. Ich sage auch nicht, dass irgendwie eine einzelne gute Firma das anders machen könnte. Aber ich finde, es ist wichtig, hier diesen Marktfetisch wegzunehmen. Der Geldmarkt hat dazu geführt, dass die Preise steigen. Es sind einzelne Entscheidungen. Und diese einzelnen Entscheidungen haben eine rationale, kapitalistische, profitorientierten Hintergrund. Und der ist, ich möchte so viel Profit machen wie möglich. Und ich glaube, dass ich mehr Profit damit mache, wenn ich die Preise erhöhe, als wenn ich mehr produziere oder investiere. Der Kapitalismus ist prinzipiell ein inflationäres System, weil Geld, also dieses Tauschäquivalent, einen Gebrauchswert hat und damit einen Warencharakter bekommt. Ich weiß, dass das bescheuert klingt, aber ich finde diese marxistischen Kategorien relativ nützlich, um zu analysieren, was um uns herum passiert. Und im modernen Kapitalismus kann die Geldware produziert werden von Banken, die damit einen Profit machen. Und das wird bis zu einem gewissen Punkt staatlich reguliert. Ich mag später nochmal kurz darüber reden, warum das staatlich reguliert ist, weil eine Hochinflation offensichtlich für keine individuelle Kapitalistin und auch für keine individuelle Arbeiterin ein langfristig wünschenswerter Zustand ist. Aber prinzipiell drängt der Kapitalismus zur Inflation. Und wenn er keine hinbekommt, hat er ein Problem. Und wenn er viel hinbekommt, hat er ein Problem. Ich würde deswegen sagen, wir befinden uns nicht in einer Preisexplosionskrise, weil die Inflation da ist und das führt zu einer Rezession, die wir nächstes Jahr ganz sicher sehen werden, sondern die Produktionskrise und die Verwertungskrise des Kapitals, in der wir uns befinden, hat eine Preisexplosion herbeigeführt. Dazu kommen, glaube ich, noch zwei andere Faktoren, die man nie unerwähnt lassen sollte. Wir befinden uns in einer Situation, wo es dem Kapital nicht gelingt, auf Kosten von Löhnern ihre Profite auszuweiten, weil relativ viele Leute in Beschäftigung sind und große Lohnforderungen bringen können. Inflation ist natürlich eine Umverteilung von Leuten, die primär Geld bekommen, gegenüber von Leuten, die Güter besitzen, die sie verkaufen. Also eine kurzfristige Erhöhung der Ausbeutungsrate sozusagen. Und auf der anderen Seite haben wir dieses Phänomen der Greedflation, also Firmen, die die Welle mitreiten, die die Preise mehr erhöhen, als ihre Kosten erhöht worden sind. Das ist sicher unmoralisch, also aber auch wurscht, ob es unmoralisch ist. Das ist ein relativ normaler, rationaler, kapitalistischer Vorgang zu sagen, wenn ich es mir erlauben kann, um 10% zu erhöhen, dann werde ich das tun. Und gleichzeitig führt das zu einer massiven Instabilität im System. Und deswegen rufen die Kapitalistinnen, und das war die zweite Frage, deswegen rufen sie jetzt nach dem Staat. Sie sagen, keiner von uns wird zurückgehen, keiner von uns wird die Preise nicht so sehr erhöhen, aber wir wünschen uns sehr, dass ihr uns alle an den Kragen geht und sagt, ihr dürft die Preise nicht erhöhen, ihr müsst jetzt irgendwas machen, weil Hochinflation halt auch heißt, ich weiß nicht, ob mein Liefervertrag eingehalten wird. Hochinflation heißt auch, ich weiß nicht, ob mein Zwischenprodukt geliefert wird. Hochinflation heißt einfach eine Akkumulationskrise des Kapitals, weil die Investitionen nicht auszuweiten, bedeutet nicht, Kapital zu mehr Kapital zu machen, es bedeutet, Kapital zu mehr Geldzeichen zu machen. Und das ist vielen Kapitalistinnen irgendwo bewusst, dass das mittelfristig in eine viel tiefere Rezession führt. Das Problem des Staates ist natürlich, dass weder Bürgerliche noch, also bürgerlich-konservative, noch Liberale, noch Kommunistinnen, Staatskommunistinnen im Moment eine Lösung gefunden haben, wie man zentralisiert diese Probleme, diese hohe Inflation lösen kann, die irgendeine populäre Unterstützung erhalten. Keine der Antworten, die wir sehen, hat einen Rückhalt in der Arbeiterinnenklasse oder in der Bevölkerung oder in bestimmenden Fraktionen des Kapitals. Das bedeutet, wir sehen eine gleichzeitige Krise von parlamentarischen und außerparlamentarischen Politikformen. Leute interessieren sich relativ wenig für parlamentarische Vorlagen und Wahlen. Leute gehen nicht mehr zu Protesten. Einfach auch in Österreich, die Demos der Linken sind ein Zehntel so groß, wie sie es vor einem Jahr waren, obwohl die Probleme viel größer geworden sind. Und was wir stattdessen bekommen, finde ich, ist ein total deprimierendes Schauspiel. Das Einzige, was unserer Regierung, Türkis-Grün, einfällt, ist eine massive Umverteilung von unten nach oben. Das sehen wir an den COFAG-Hilfen, das sehen wir an diesen Übergewinnern oder an dieser lächerlichen Nicht-Übergewinn-Steuer. Das sehen wir an den Energierechnungen, die uns aufgedrückt werden. Und das passiert alles total unaufgeregt und unemotionalisiert. Und die parlamentarische Linke, die parlamentarische Rechte und sogar viele außerparlamentarische Linke sind sich sicher, oder ist eine Naturkatastrophe über uns hineinweggebrochen und alle tun so gut, wie sie können. Das Einzige, wo wir noch Aufregung sehen, ist in der massiven Hetze gegen Geflüchtete. Das ist der emotionale Aspekt der parlamentarischen Politik. Alles andere ist ein Aushandel, wo manche manchmal so tun, als würden sie eine Social-Media-Kampagne fahren. Und jetzt ganz schnell noch, oder ganz kurz noch, nicht ganz schnell, zur Linken. Ich glaube, die österreichische Linke leidet massiv darunter, dass der parlamentarische und am Ende des Tages auch reformistische und in vielen Aspekten reaktionäre Arm der Linken, die SPÖ, seit den 1990er Jahren ihre ökonomische Basis verloren hat mit der Aufkündigung der Sozialpartnerinnenschaft durch die Konservativen. Dieses Vakuum einer nicht reformistischen Linken hat weder die außerparlamentarische noch eine radikale parlamentarische Linke füllen können. Das bedeutet, die Illusion oder das Versprechen, dass man die Arbeiterinnenklasse, die Unterdrückten, die Erwerbslosen, die Alleinerziehenden vertreten würde, die ist vollkommen berechtigt weggefallen. Ich glaube, das Vertrauen, was man der Linken danach entgegengebracht hat, dass wir zumindest in den richtigen Momenten und gegen die Richtigen protestieren, ist weggefallen, relativ auch kürzlich, weil es nicht gelungen ist, eine gute Antwort auf die Pandemie und die Pandemiepolitik zu formulieren, weil es nicht gelungen ist, eine glaubhafte und internationalistische Antwort auf den Krieg zu formulieren. Und jetzt müssen wir, glaube ich, darum kämpfen, in der Inflation zumindest irgendwie anerkannt zu werden, als die Leute, die im richtigen Moment protestieren, ohne auch nur vorgeben zu können, dass wir die richtigen Sachen hier erkämpfen können. Die Lösung dafür, eine Ausnahme gibt es, nämlich Linke, die starke bestehende Bewegungen unterstützen. Das sehen wir in der Iran-Solidarität. Das ist sehr, sehr gut. Aber das ist nicht die Lösung für diese Krise der Linken, die sozusagen räumlich, aber auch ideologisch isoliert wird von denen, für die wir kämpfen würden. Ich lasse es, glaube ich, dabei. So, das Stichwort Gewerkschaften ist eh schon öfters gefallen. Darauf, auf ein paar Sachen würde ich dann gern gleich replizieren. Ich würde aber gern vielleicht mit etwas Polemischem beginnen. Wer in diesem Saal versteht sich als mehr oder weniger links? Put your hands up. Wer studiert hier? Also sagen wir mal in der Area Altes AKH. Doch einige. Und jetzt stelle ich die überpolemische Frage. Wie oft oder habt ihr schon mal zum Beispiel mit den Damen und Herren da drüben beim Billa zum Beispiel arbeiten gesprochen? Doch einige. Warum stelle ich diese polemische Frage? Weil Widerstand beginnt durch Dialog. Wenn wir darüber diskutieren, was sind die Probleme oder wo sind wir in diese Situation gekommen, dann beginnt es einerseits, der erste Punkt, dass wir nicht miteinander sprechen. dass Bewegungen oder dass das, was die Linke ist, ziemlich auseinandergefallen ist. Es gibt da die sagen wir, ökologische Bubble, es gibt da die LGBT-Bewegung, es gibt die Gewerkschaften, es gibt die Hausbesetzerinnen-Szene, aber eigentlich miteinander sprechen tut man selten. Und das ist ein massives Problem. Warum? Weil Widerstand kann nur durch Dialog beginnen. Weil erst im Gespräch kann klar werden, wer wo steht, wie kann ich Menschen abholen und was braucht es dafür, um Menschen zum Beispiel zu mobilisieren. Deswegen ist diese Frage vielleicht im ersten Moment ein bisschen polemisch, aber sie ist wichtig, weil wie gesagt, erst mit dem Dialog beginnt der Widerstand. So, erster Punkt. Und aus dieser Situation, dieser, ich würde jetzt sagen, hochgestochen, partikularisierten Linken, wo ganz viele Einzelaspekte durch den Raum schwingen, geht es darum, wieder eine gemeinsame Geschichte zu erzählen. Und die gemeinsame Geschichte muss sein, eine andere Welt ist möglich. So. Und natürlich ist diese Geschichte nicht widerspruchsfrei. Weil zum Beispiel die These, dass zum Beispiel, jetzt machen wir es gleich, brechen wir es auf den Punkt rund, österreichische Arbeiterinnen und Arbeiter von der Ausbeutung von Menschen im globalen Süden profitieren, die möchte ich aufs Schärfste zurückweisen. Warum? Weil es ist das Kapital, das Menschen ausbeutet. Und ich finde es schade, wenn hier der Punkt verlagert wird. Wenn es darum geht, gar zu benennen, es sind nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also wenn ich zum Beispiel zum Billa darüber marschiere und mir irgendetwas kaufe, in dem Palmöl drinnen ist, das auf Plantagen angebaut wird, irgendwo in Indonesien, dann ist es nicht meine individuelle Schuld, sondern dann ist es eine systematische Angelegenheit. So, und jetzt kommen wir zu dem Aspekt oder beziehungsweise zum wirklich Wichtigen. Wie kommen wir eigentlich gemeinsam voran? Indem wir wieder unsere Kämpfe, und das ist so schön bei allen Wortmeldungen rausgekommen, auch wieder als Teil eines großen Ganzen sehen. Eines großen Ganzen, wie gesagt, dass die Welt als einen Ort sieht, der besser sein kann, als er jetzt ist. Klingt ein bisschen moralisch, ein bisschen naiv, aber ich glaube, das ist mal das Grundelement. Weil ein Punkt darf uns nämlich niemals passieren. Und das ist etwas, was mir beobachtet als Mensch, der sehr viel in dem Milieu unterwegs ist, das leider auch viel zu wenig Linke mittlerweile kennen, nämlich bei Arbeiterinnen und Arbeitern, bei Menschen, die eben zum Beispiel beim Billa hackeln, dass da radikal eine gebroscht wird. Also dass man sagt, ein Teil der Menschen, die Proteste organisieren, sind da und die anderen sind da und man versucht sie nicht mehr abzuholen. Man versucht keine Gemeinsamkeiten zu finden. Eben Stichwort, das System oder beziehungsweise jene Unternehmen, die davon profitieren, dass sie eigentlich relativ wenig Steuern zahlen, sind die Unternehmen, die auch relativ geringe Löhne bezahlen. Und diese Dinge wieder zusammenzuführen und zu denken, dafür braucht es Gemeinsamkeiten, gemeinsame Räume. Und in diesen Räumen muss man auch Widersprüche aushalten. Man muss zum Beispiel aushalten, dass man vielleicht bei manchen Themen nicht immer hundertprozentig gemeinsam auf derselben Linie ist. Aber man muss die Punkte hervorziehen, wo man dann sehr wohl gemeinsam kämpfen kann. Als Beispiel, als Gewerkschafter vertrete ich Menschen, die arbeiten bei der OMV. Sind gute Löhne, gut organisiert, stolze, ich sage wirklich stolze Arbeiterinnen und Arbeiter. Natürlich wären die nicht happy-peppy sein, wenn man die zum Beispiel jetzt hier in diesen Saal stellen würde und man ihnen erklärt, was ihr eigentlich macht, ist vielleicht in weiterer Folge durchaus problematisch und vielleicht wird es eure Industrie, eure Arbeitsplätze in dieser Form nicht mehr geben. Natürlich werden die nicht sofort sagen, juhu. Die werden sagen, oder was setzen ihr? Setzt es irgendwo angerannt. Aber wenn man Dialog sucht, wenn man zu den Leuten hingeht, kann man sehr wohl auch sagen, hey, es gibt aber Alternativen und diese Alternativen müssen wir gemeinsam finden. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wir haben ganz viele gesellschaftliche Bereiche, Bildung, Kindererziehung, Pflege, Gesundheit, wo wir Tausende von Arbeitskräften brauchen würden, wo wir für Bedingungen auch stärker eintreten müssen, von denen man wirklich leben kann. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass viele zum Beispiel Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen in vielen Situationen sich im Moment ihr Leben nicht mehr leisten können, obwohl die so eine wichtige Aufgabe haben. Und das führt zu einem wirklich wichtigen Punkt. Und das sage ich jetzt provokant und auch durchaus selbstkritisch, als Mensch, der doch jetzt schon seit über 10 Jahren in diesem Machtkomplex Gewerkschaften rum werkt. Die Gewerkschaften brauchen die Klimabewegung. Die Klimabewegung braucht die Gewerkschaften. Es wird nur miteinander gehen oder man wird auf lange Sicht bei beide Bewegungen in die Bedeutungslosigkeit versinken. Kurz und einfach. Warum? Weil es ist schon angesprochen worden, dass der Klimawandel ist das Thema unserer Zeit. Das ist das Thema, das so viele Menschen bewegt. Gleichzeitig, ja, Klimawandel, und das ist der Punkt, wenn ich die Angst habe, dass ich mir am Ende des Monats meine Wohnung nicht mehr leisten kann, mein Essen mir nicht mehr leisten kann, ist es halt die Wahrscheinlichkeit hoch leider, dass Menschen oftmals eher dann zu konservativen Ansichten tendieren. Dass wir sagen, das, was ich habe, ist zu bewahren. Das, was ich kenne, möchte ich behalten. Und dann wieder Zuversicht zu geben, Mut zu geben, das ist Aufgabe einer Linken. Und das ist Aufgabe einer Linken, die zum Beispiel eben Gewerkschaften und Klimabewegung als vielleicht hin und wieder widersprüchliches Verhältnis, aber sehr wohl als solidarisches Verhältnis denkt. Und das ist zum Beispiel einer der Punkte, der uns jetzt eben dazu führt. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, spannen wir wieder den Bogen zum Beispiel zurück zur Billa-Kassierin oder zu den Billa-Mitarbeiterinnen da drüben. Es gibt Kämpfe und diese Kämpfe müssen sich miteinander verbinden. Und wie kann man die eben, wie gesagt, miteinander verbinden, indem man mal ins Gespräch kommt? Zum Beispiel, wie kann man das machen? Mal mit den Leuten einfach reden. Das klingt vielleicht rechts extrem banal. Das klingt so. Ja, eh reden tun eh Menschen miteinander und das ist eh gut. Aber das ist nicht unwichtig. Und aus dieser Perspektive zum Beispiel zu sagen, hey, wir können dir zum Beispiel garantieren, dass du einen Job haben wirst in Zukunft, von dem du leben kannst. Und wir werden dir auch garantieren, dass wir zum Beispiel dafür kämpfen, dass eben auch du gute Bedingungen vorfinden wirst und dass deine Kinder gute Bedingungen vorfinden werden. Und das bewegt extrem viele Leute. Dazu braucht es aber eben ein Bekenntnis zur Solidarität und Solidarität eben über gesellschaftliche Gruppen hinweg. Es muss diese Partikularisierung, also da sind die Studierendenbewegungen, da ist die LGBT-Community, da ist die Ökologiebewegung, das ist Bullshit, das führt zu nichts mehr. Das kann man eh machen, das ist eh lieb und nett, das ist ein Zeitvertreib. Es wird aber auf Dauer irgendwann mal nicht mehr funktionieren, sondern man muss wieder das große Ganze in den Vordergrund bringen. Und damit möchte ich auch dann schließen. Gewerkschaften brauchen die Klimabewegung. Die Klimabewegung braucht die Gewerkschaften, weil sonst, warum brauchen nochmal Gewerkschaften, brauchen Klimabewegung, weil diese Transformation wird passieren und entweder sie wird mit uns passieren, also das heißt, wir gestalten die bewusst mit oder das Kapital wird sie halt gestalten. Und die ökologische Bewegung muss sich klar sein, wenn sie nicht die Breite der Bevölkerung von der Universität bis zum Supermarkt erreicht, wird sie irgendwann mal verpuffen und einfach nichts erreichen. Und damit würde ich auch gerne jetzt mal für die, ich glaube, das war jetzt ein bisschen an Polemik genug für die erste Runde und damit würde ich gerne mal schließen. Danke. Ja, vielen lieben Dank für die spannenden Eingangsstatements bisher. Jetzt habt ihr als sprechende Personen die Möglichkeit, jeweils 2 bis 3 Minuten auf das bisher Gesagte einzugehen. Wie gesagt, danach werden wir die Diskussion öffnen für Fragen aus dem Publikum. Also bitte schon gerne jetzt überlegen, welche Fragen, Kommentare, Anmerkungen ihr gerne stellen würdet. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht falsch verstanden, aber weil du das große Ganze schon jetzt gerade auch angesprochen hast, also mir fällt es ein bisschen schwer, irgendwie Lohnarbeit, Plackerei und das Ganze irgendwie mit Stolz zu besetzen. Und ich glaube, das ist auch vielleicht eins, nicht, dass ich an den Formen von institutioneller Gewerkschaftsarbeit vielleicht auch kritisieren würde, dass es eben keine Gewerkschaft gegen die Lohnarbeit ist. Die gibt es auch, das Wiener Arbeiterinnen-Syndikat, aber ich glaube halt, das ist vielleicht auch ein Problem in Österreich. Du hast halt davon geredet, dass die Sozialpartnerschaft aufgeknickt wurde. Ist ja einseitig, aber ich glaube, viele aus den Gewerkschaften wollen dort wieder hin. Aber ich finde, das wäre überhaupt keine linke Antwort, in einen sozialpartnerschaftlichen Ideenwettbewerb für den Wirtschaftsstandort Österreich einzutreten, sondern eigentlich sollte ja auch die Interessen von Lohnabhängigen sich so artikulieren, dass sie sich gegen Staat und Kapital richten und halt eben halt nicht so institutionell eingefangen werden. Und das ist ja auch ein Grund so in Österreich, warum gibt es da keine Arbeitskämpfe, keine Streiks und so weiter, weil die Gewerkschaften so auch organisiert sind, wie sie organisiert sind und eigentlich so Friedhofsruhe ganz oft herrscht. Vielleicht ein anderer Punkt, vielleicht, wo ich nicht ganz verstehe, was das heißt, fossile Inflation, weil ja, es hat, klar, hat es einen Teil, keine Ahnung, dieser fossil getriebene Kapitalismus, der auch jetzt gerade mit Gaspreisen und so, aber man sieht das ja auch bei anderen, auch, weiß nicht, durch Wasserkraft und es sind auch Preise gestiegen, es gibt bei Mieten Preiserhöhungen, also das heißt, es ist eigentlich schon das Grundlegende, eher das Gewinnstreben des Kapitalismus und ich wünsche mir jetzt ja nicht nur ein Ende des fossilen Kapitalismus, also auf jeden Fall wünsche ich mir das Ende des fossilen Kapitalismus, aber ich wünsche mir auch keinen grünen Kapitalismus und ich glaube, da müsste eine Linke aufpassen, dass sie nicht zum Geburtshelfer eines grünen Kapitalismus wird. Und genau, da halt irgendwie, vielleicht ist es ein bisschen irreführend, wenn man da von fossiler Inflation dann irgendwie auch redet. Und ich glaube, was ich auch noch zu bedenken geben mag, so, ist halt, dass, weil jetzt irgendwie das Protestpotenzial in Österreich, also ist sehr klein, das stimmt schon, eine Minute ist sehr gut, das Protestpotenzial ist sehr klein, aber auch überall anders, wo irgendwie Krisen auch sich gesellschaftlich durchgebrochen haben, war das nicht so, dass auf Tag 1 oder die ersten Monate und Wochen irgendwie große Massenbewegungen entstanden sind. Das war auch 2008 nicht so. Da waren in Griechenland und Spanien die Bewegungen erst 2, 3 Jahre später. Das heißt, wir haben schon noch die Möglichkeit, da irgendwie auf uns auf etwas vorzubereiten. Und was wir uns auf jeden Fall auch noch vorbereiten müssen, auch wenn jetzt irgendwelche komischen Pakete geschnürt werden, die halt die Auswirkungen der Inflation auf Lohnabhängige in irgendeiner Form abschwächen sollen, dass das zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder mit Sparprogrammen beantwortet wird von staatlicher Seite. Also dass wir da auch auf Kahlschläge im Sozialbereich uns in den nächsten Jahren noch genau einstellen müssen. Und wenn eben dieses feinmaschige Netz aus staatlichen Institutionen und Sozialpartnerschaften dann eben, wenn wir es zu verhindern wissen, dass da irgendwie Massenproteste stattfinden und wenn sie dann doch stattfinden, dann gibt es noch immer den Staat mit seinen knüppelschwingenden Gewalttätern in Uniform, auf die wir auch eine Antwort finden müssen. Ja, um vielleicht darauf gleich einzugehen. Ich glaube, der springende Punkt an einer Analyse des fossilen Kapitalismus ist nicht, dass man sagt, das kann einen grünen Kapitalismus, sondern eben genau aufzuzeigen, dass Kapitalismus nicht existieren könnte ohne die Ausbeutung von fossiler Infrastruktur. Weil allein wenn man sich unser Wirtschaftswachstum anschaut, das hätte es nicht gegeben, wenn wir nicht angefangen hätten, Kohle und Öl auszubeuten. Und auch wenn ich natürlich sehr für Arbeitsweltlehre stehe, ist es am Ende des Tages diese enorme Verbrennung von Energie, die sich einfach über Millionen von Jahren im Vorfeld angesammelt hat, die es überhaupt erst ermöglicht hat, dass der Kapitalismus so abhebt, wie er das in irgendeiner Form heute getan hat. Und das vor allem auch erst ermöglicht hat, die Arbeiterklasse so zu geißeln in diesem System. Und also ich glaube, es kann gar keinen grünen Kapitalismus geben und dafür gibt es hunderte andere Begründungen und ich glaube, dass das eben auch so der springende Punkt ist. Sorry, dass ich jetzt nicht auf dich eingehe, aber ich stimme mit dir eigentlich zu 100% überein, auch wenn wir eigentlich ein bisschen einen anderen Fokus haben. Um jetzt nochmal auf die Rolle von Gewerkschaften einzugehen, ich glaube, was man hier mal klar feststellen muss, ist, dass wer ausbeutet oder wer das Ausbeuten anleitet und wer von etwas vielleicht auch mit profitiert, das ist nicht notwendigerweise dasselbe. Ich glaube, es kann keine substanzielle Analyse des Kapitalismus geben, in der man Dinge nur schwarz-weiß oder gut und böse zuordnet. Und nur weil ich persönlich jetzt nicht irgendwie eine Fabrik irgendwo im globalen Süden besitze, heißt das nicht, dass ich nicht auch davon mit profitiere, dass deshalb meine Kleidung so günstig ist, wie es heute ist, oder dass meine Lebensmittel so günstig sind, wie sie heute sind. Und solange wir das nicht einsehen und solange wir nicht einsehen, dass die Dinge nicht schwarz-weiß sind, kommen wir in unserer Analyse exakt nirgendwo hin. Ich glaube aber auch, dass die Gewerkschaften eine sehr wichtige Rolle spielen bei der Bekämpfung der Klimakrise. Und ich glaube auch, dass zwischen den Gewerkschaften und der Klimabewegung einige Probleme zu bearbeiten gibt. Wobei ich glaube, dass da vor allem von Seiten der organisierten oder der etablierten Gewerkschaften in der Vergangenheit aufgrund dieses Fokus auf Standortpolitik einfach null Interesse da war, das System als ein großes Ganzes zu sehen. Und wenn man sich anschaut, wo gewerkschaftliche Organisation in einem sozialökologischen Interesse stattgefunden hat, dann sind das interessanterweise fast ausschließlich gewerkschaftliche Organisationen, die mit dem Establishment gebrochen haben und die sich basisdemokratisch in ihrem eigenen Betrieb organisiert haben. Ja, danke, Clara. Ich werde mich auf dich beziehen, aber ich glaube, ich werde auch nicht mehr groß widersprechen. Ich wollte drei kurze Punkte machen, um dieses Frage-Antwort-Ding aufrechtzuerhalten. Wo ich erst ansetzen wollte, ist an dem, was du gesagt hast, Christus, die Aufgabe der Linken wäre, da Mut zu machen, wo Leute ins Konservative zurückgehen. Das glaube ich auch. Ich glaube, eine große neue Erzählung wäre gut. Ich glaube, die Erzählung in eine andere Welt ist möglich, ist gut und wichtig. Ich glaube, wir müssen uns jetzt die Frage stellen, wie wir das konkret machen. Und da glaube ich, ist es eigentlich weniger die Aufgabe, Mut zu machen, als ich glaube, es gibt zwei konkrete Sachen, die Linke jetzt tun sollten. Das eine ist, selber Kämpfe zu führen, die Menschen zu ihren eigenen machen wollen, die vor allem die Ausgebeuteten, also die Gewerkschaftsbasis, im Biller und in der 24-Stunden-Pflege und beim Pakete ausfahren, zu ihren eigenen machen wollen. Und auf der anderen Seite diejenigen Kämpfe zu unterstützen, solidarisch, praktisch und irgendwie auch ein bisschen bescheiden zu unterstützen, von denen wir uns wünschen, dass wir sie selber angestoßen hätten. Stichwort SWÖ-Streiks, Stichwort, es könnte im Handel zu tatsächlichen Streikaktionen geben, wo die GPA ja mit bei ist. Xandi, bei dir wollte ich nur auf einen Punkt aufgreifen. Wenn du die Krise der Linken beschreibst, dann beschreibst du für mich ein bisschen eine Organisierungskrise. Nicht der Linken, sondern eine Organisierungskrise der Arbeiterinnenklasse. Und ich glaube, das ist eine reale Krise. Also die reformistische Führung führt nicht mehr die Klasse. Sie gibt manchmal vor, dass sie Verteidigungsgefechte führen kann und oftmals verliert sie die noch schneller, als sie denkt. Die radikale Linke führt keine subversiven Kämpfe. Sie denkt sich subversiv, sie gibt sich subversiv, aber sie subversiert überhaupt nichts. Und ich glaube, wir sind in einem schlechten Moment, um dieses Verzweifeln immer nur an den Aktionsformen der anderen zu verzweifeln. Ich glaube nicht, dass Kretzlarbeit und Munizipalismus die ganze Antwort sein werden, aber ich bin voll gespannt, wo ihr damit landet und ich glaube, dass es voll gut ist. Ich glaube, auf der anderen Seite eine außerparlamentarische Oppositionspolitik mit Demonstrationen, eine parlamentarische Oppositionspolitik, die das stützt zu machen, ist das, was wir probieren sollten und müssten. Wo ich glaube, dass du vollkommen recht hast, es gibt Illusionen, dass man die Sozialpartnerinnenschaft wiederherstellen sollte. Aber auch Sozialpartnerinnenschaft kommt nicht vom Wollen. Es ist ein Klassenkompromiss einer politökonomischen Grundlage. Die Sozialpartnerinnenschaft in Österreich hat es gegeben, weil es nach dem Zweiten Weltkrieg kein echtes österreichisches Kapital gab. Ich glaube, die wird nur wiederkommen, egal wer die sich wünscht, wenn das österreichische Kapital an die Nichtexistenz getrieben wird. Und im Moment ist es das Gegenteil, die werden halt immer stärker. Insofern glaube ich, ist es wichtig, davon wegzugehen und eine klassenkämpferische Perspektive mit klarer Front, hier Kapital, hier Arbeit zu schaffen. Und letztlich, also wo ich dir halt voll zustimmen würde, ist, ich glaube nicht, dass die Arbeiterinnenklasse in Österreich profitiert, also weder im irgendwie politisch-ökonomischen Sinne, was Profit bedeutet, noch dass sie sich's ausgesucht haben. Aber die Vertreterinnen der Arbeiterinnenklasse haben sich teilweise davon kaufen lassen, zu sagen, wenn ein Mehrprofit in Österreich ankommt, der von Kapitalisten in anderen Ländern nicht gemacht wird, dann geben wir dafür Ruhe. Und damit ist auch Schluss, weil dieses Angebot von der anderen Seite nicht mehr besteht. Ja, vielleicht ganz kurz, so was finde ich, was sich so durchgezogen hat, deswegen würde ich es jetzt keiner Person dezidiert zuordnen. Ich sage, es ist die Metaphysik der Gewerkschaften. Was meine ich damit? Linke, die, oder beziehungsweise die Linke, die irgendwie Kontakt zu vielen Menschen der Arbeiterinnenklasse verloren hat, findet Gewerkschaften ganz faszinierend. Also das ist so, ja, das ist Faszinosum, Spekulosum, aber man hat halt keinen wirklichen Zugang dahinter. Und vielleicht so ein paar Geschichten, die man konkret besprechen sollte. Also zum Thema Sozialpartnerschaft. Also meiner persönlichen Meinung, natürlich ist dieses System, wie es Österreich gekannt hat, in der Zweiten Republik größtenteils erodiert und auch Geschichte. Aber es ist ein Instrument. Also das Beispiel, eine meiner Aufgaben war es zum Beispiel mit Arbeitgebern konkret verhandeln, zum Beispiel über neue Lehrberufe, die es gibt in Österreich. Das heißt, wenn Ausbildung in einem Betrieb passiert, macht es halt relativ wenig Sinn, wenn man da nicht mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern spricht. Also das heißt, eine gewisse Partnerschaft im Sinne von, man muss miteinander reden, macht schon Sinn. Das heißt jetzt, wie gesagt, nicht, dass es überall Sinn macht. Aber dieses kategorische, na, da braucht man gar nicht reden und was auch immer, ist für mich ein strategischer Fehler. Das ist mal der erste Punkt. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, was mir schon sauer aufstößt, ist eben die Geschichte mit der Reflexion, wo steht man in diesem System? Und ja, natürlich, und ich meine, ich habe selber internationale Entwicklungen studiert und da hat man 1000 Jahre lang darüber diskutiert, wie eben auch zum Beispiel der weiße männliche Industriearbeiter des Nordens den Süden ausbeutet. Ich glaube, das ist aber, wie gesagt, eine fehlerhafte Diskussion. Und es ist auch strukturell auch fehlerhaft und auch in der Analyse falsch, weil es eben Kapitalprozesse sind, die eben zum Beispiel in Anschluss an die Rosa Luxemburg, die gesagt hat, das Kapital muss akkumulieren und wenn es nicht mehr akkumulieren kann, dann zieht sich, also es akkumuliert bis zum Mond hinauf. Es sucht sich immer neue Wege, um Akkumulation, um Wertschöpfung zu ermöglichen. Und ich glaube, es ist eben, es verschiebt einen Fokus in eine falsche Richtung. Und ich möchte jetzt nicht, ich möchte das jetzt niemandem von dem Panel vorwerfen, aber ich denke mir da, wenn ich das zum Beispiel als Betroffener höre, jetzt als männlicher, weißer Industriearbeiter, den wir aber sehr wohl gewinnen müssen, wenn es um eine sozial-ökologische Transformation geht. Weil der soll zum Beispiel die Schienen produzieren, auf denen Züge fahren, die in unserem viel besseren und vielleicht auch kostenlosen Öffi-System die Züge dahin rollen. Der soll, der muss das erledigen. Und den brauchst du auf deiner Seite. Und wenn es die nicht auf deiner Seite hast, hast du verloren. Aus, basta, Ende. Und das, und dem jetzt zum Beispiel ins Gesicht zu sagen, je, aber weil du zum Beispiel eben Produkte kaufst, die im globalen Süden produziert worden sind unter schlechten Bedingungen, bin mir nicht so ganz so sicher, ob das der Ansatz ist, mit dem man die Leute auf ihre Seite ziehen kann. Die Leute kann man, letzter Satz, die Leute kann man auf sie zeigen, erst du wirst in deiner Bude ausgebeutet und da zum Beispiel in irgendeinem Land XYZ, Indonesien, Palmöl, gibt es genauso Leute, die sind wie dein Chef, die die Leute da unten ausbeuten. Das funktioniert. Da kann man Solidarität organisieren. Aber den Leuten zuerst erklären, naja, du bist schon ein Teil des Problems, bin ich mir nicht so sicher. Vielen Dank. Wir würden jetzt die Diskussion öffnen für Fragen, Anmerkungen, Anregungen aus dem Publikum. Gibt es schon Wortmeldungen? Ja, hier. Hallo, nicht zu lang wahrscheinlich, oder? Ich bin der Willi vom Funke und ich finde es urcool, dass da ein Podium ist, wo fast einheitlich der Meinung ist, dass die Klimakrise und die Krisen, in der wir uns befinden, eine kapitalistische Krise ist und dass dieses System überwunden werden muss. Das ist schon was, was sehr viel Mut macht. Und da komme ich eher auch schon ein bisschen so zum Christian irgendwie, die Frage der Gewerkschaften und wie wir welche Rolle die Gewerkschaften da spielen. Das ist, es gibt halt die Frage sozusagen des Internationalismus und dass die österreichische Gewerkschaftsbewegung da einfach, da überhaupt keine Antwort darauf hat, wie man über sozusagen das Bestehende momentane im nationalen Kontext irgendwie hinausdenken kann, dass die Gewerkschaft hier sehr, auch überhaupt irgendwie keine über das System hinausdenkende Perspektive hat. Das ist einfach sehr klar, sowohl in der Sozialdemokratie als auch irgendwie in der GPA, gibt es da einfach Beschränkungen im Denken irgendwie. Das ist Löhne verhandeln, ja, Bestehendes erhalten, ja, aber einen systemüberwindenden Ansatz sozusagen, der ist da nicht vorhanden. Und das heißt aber, wenn wir Gewerkschaft als ein Instrument für eine gesellschaftliche Verwandlung haben wollen, dann müssen wir auch in diesen Gewerkschaften und in den Strukturen, die wir haben, in den Betriebsräten, uns dafür einsetzen, dass es diese Position wieder mehr gibt irgendwie. Das heißt, in Kollektivvertragsverhandlungen sich aufstellen und eine Position vertreten, zu sagen, Kämpfe wirklich durchführen. Wir haben jetzt gerade, Thema ist auch heißer Herbst irgendwie ein bisschen, die großen KV-Verhandlungen gehabt, Metaller und Sozialbereich, irrsinnig schlecht abgeschnitten und da merkt man einfach, dass, also unter der Inflation, sage ich jetzt, unter der tatsächlichen Reallohnverluste, dass die Gewerkschaft da nicht voranschreitet und sagt, wir müssen da was machen irgendwie. Und da muss man sozusagen ja, sich auf allen Ebenen einbringen und schauen, dass man da in diese Kämpfe was reinbringt. Weil die ökologische, die Klimakrise kann nicht auf einem reformistischen Weg irgendwie überwunden werden. Da ist klar, wir müssen diese Gesellschaft transformieren, wir müssen sie verändern. Es geht darum, wie und was produziert wird. Solange für Profit produziert wird, wird dieser Kapitalismus weiterhin sozusagen uns Richtung Abgrund fahren. Erst wenn wir sozusagen irgendwo es schaffen, die Kontrolle über die Produktion zu erlangen und zu sagen, was wie produziert wird, können wir auch sagen, dass wir nachhaltig eine ökologische Ökonomie haben wollen. Und Entschuldige, du bist jetzt bei 2,5 Minuten. Ich würde dich bitten, langsam zum Ende zu kommen. Danke. Ja, also der Forderung gründet Räte kann ich immer, finde ich immer gut. Macht sie ja auch hier. Er versucht, einen Ort zu demokratisieren, der schon mal demokratischer war, weil Universitäten waren mal demokratischer gestaltet, zumindest in der Vergangenheit. Und es gilt natürlich darum, auch eben diesen Kampf zum Beispiel zu führen. Und vielleicht noch mal ganz kurz eben, weil ich vorhin gesagt habe, Metaphysik der Gewerkschaften. Die Gewerkschaften in Österreich sind eine riesige Organisation, 1,2 Millionen Mitglieder, über 10.000 Betriebsrätinnen und Betriebsrätinnen, die engagiert sind. So. Und zu glauben, dass dieser Machtapparat eine einheitliche Meinung, Ausrichtung etc. haben, das ist nicht der Fall. Also auch Gewerkschaften sind Machtblöcke, in denen es verschiedene Machtfraktionen gibt, in denen es verschiedene Interessen gibt und so weiter und so fort. Also zum Beispiel eben zu glauben, von außen drauf zu schauen und sagen, es gibt die Gewerkschaft, halte ich für einen schweren Fehler in der Analyse, sondern es gibt unterschiedliche Fraktionen, die natürlich, wo es auch darum geht, zum Beispiel auch die bestimmten Ziele halt voranzutreiben. Also das führt nicht jetzt zu dem eben gründet Räte, werdet Gewerkschaftsmitglieder und setzt die Gewerkschaft nicht nur an als eine Institution, die es halt gibt und die halt irgendwie cool ist oder auch nicht cool, sondern als auch ein politisches Kampffeld, wo man sehr wohl auch seine eigenen Ideen etc. einbringen muss und einbringen kann, weil sonst wird sich auch nichts ändern. Also zum Beispiel zu erwarten, dass eben so ein großer Machtapparat, wenn einem das nicht taugt, wie es läuft, über Nacht zum Beispiel den Kurs wechselt, das, ja, träumen kann man viel, aber es wird halt nicht passieren. Sondern dafür muss man dann halt streiten. Danke. Alex, ich bin auch Mitglied vom Arbeiterstandpunkt. Ich wollte mich eigentlich wirklich nur primär auf eine Frage beschränken. Nämlich, wir hatten jetzt eine, und also ihr könnt dazu auch gerne alle was sagen, es interessiert mich eure Meinung alle. Ich habe im Juni, glaube ich, die These aufgestellt, okay, dieser Herbst, die SPÖ ist seit, weiß nicht wie viele Jahrzehnten, zum ersten Mal in den Umfragen vorne, nicht in der Regierung, gleichzeitig gibt es riesige Inflation. Es ist irgendwie so diese eine Sternenkonstellation, wo die Gewerkschaft in Österreich alle 20 Jahre vielleicht mal ihren Hintern hochbekommt und einen Streik organisiert. Es hat dann auch eine Demonstration gegeben vom ÖGB und so weiter und so fort, aber jetzt hat man gesehen bei den Metallerinnen, Abschluss, underwhelming ist, glaube ich, das richtige Wort, beim SWÖ gab es zumindest eine Demonstration von Gewerkschaftsseite organisiert, sehr stark, aber wirklich anknüpfend an die Streiks, die man noch vor 3 Jahren hatte, gab es auch nicht. Und deshalb ein bisschen die Frage, warum man eigentlich in einer Situation, wo man nicht an die Regierung gebunden ist, wo man quasi, wenn man Arbeitskampf organisiert, gleichzeitig die Regierung unterminiert, riesige Probleme bei den Leuten sind, also 10%, 11% Inflationsraten brauche ich auch nicht erzählen. Warum dann trotzdem eigentlich sogar die Gewerkschaft, die ja eigentlich aus dem Eigeninteresse, ich möchte eigentlich auch, dass ich Mitglieder habe und so weiter, so unheimlich zahm ist in Österreich? Das würde mich interessieren, würde mich auch interessieren, deine Meinung, auch wenn du jetzt meinst, die Gewerkschaft ist kein Kollektiv, sondern von deiner Fraktion, der du nahestehen würdest. Meine Gewerkschaft ist leider die des öffentlichen Dienstes, das heißt, die kann man sowieso kübeln, die haben noch nicht mal Forderungen präsentiert nach 2 Verhandlungsrunden. Jo, danke. Das schwer, dass sich niemand gemeldet hat. Ich würde, glaube ich, gerne antworten, bevor der Chris antwortet. Das ist nicht so sinnlos, ist, dass es bis jetzt waren die Einzigen, die aufgezeichnet sind. Sabotage. Hallo, hallo, hallo. Keine Sabotage. Ich glaube, das Problem ist, dass die Gewerkschaften oder die Gewerkschaftsführungen nach 30 Jahren nicht einfach durchs Wollen ins Streiken kommen. Und ich glaube, das ist dasselbe, wie die Linke nicht durch Wollen und richtige Antworten in die Klassenkämpfe kommt und in die Revolution hineinkommt und in den heißen Herbst hineinkommt. Ich glaube, es gibt reale Mobilisierungsprobleme bei längeren Streikaktionen, wenn Leute wirklich Angst um ihre Arbeitsplätze haben. Ich glaube, wir haben ein reales Problem oder ich glaube, alle Gewerkschaftsmitglieder werden ein reales Problem haben mit der Idee, dass man die Vorjahresinflation hernimmt als Berechnungsgrundlage, weil das prinzipiell wird es ja heißen, wenn die Inflation nächstes Jahr wieder sinkt, dass man dann überdurchschnittliche Lohngewinne hat, dass sich das ausgleicht. Nächstes Jahr sind wir in der Rezession, da werden die Lohnabschlüsse tendenziell niedriger ausfallen. Wir werden das nicht wieder hineinbekommen. Aber wie gesagt, ich glaube, die Grundproblematik ist nicht, dass eine Gewerkschaft für ihre Mitglieder kämpft. Die Grundproblematik ist nicht, dass die SPÖ, die du erwähnt hast, im Parlament nicht die Interessen der Arbeiterinnenklasse vertritt. Die Problematik ist, dass an der Basis und da, wo Leute selbst organisiert sind, diese Kämpfe nicht geführt und nicht getragen werden. Und wenn ich Organisierungskrise der Linken meine, meine ich damit schon auch relativ stark die Führungskrise auch der Arbeiterinnenklasse, wo weder Sozialdemokratie noch Gewerkschaften, noch die radikale Linke, noch die reformistische außerparlamentarische Linke hier dieses Vertrauen genießt. Weshalb ich auch glaube, dass wir 2 Sachen machen müssen. Ich habe die vorher schon mal erwähnt. Wir müssen Kämpfe führen, selber führen, auch wenn wir schwach sind, die uns in die Klasse hineinbringen, die uns zu deinen Billerkassiererinnen hineinbringen, die uns zur SWÖ hinbringen, die wir glaubhaft führen können. Ich kann keinen Streik für höhere Löhne in der SWÖ anführen. Das ist lächerlich. Aber ich kann klassenkämpferische Aktionen setzen, die auch Leute in der SWÖ arbeiten interessieren und auf der anderen Seite eben deren Aktionen unterstützen. Dass es keine Warnstreiks gegeben hat bisher, ist, da stimme ich dir vollkommen zu, voll das Problem. Wir können die aber auch nicht ausrufen, aber wir können darauf hinweisen, dass sie nicht gekommen sind. Es würde mich voll interessieren, Chris, wenn du uns erklären würdest, warum die nicht gekommen sind. Aber bis dahin müssen wir auch was anderes Eigenes finden. Ja, vielleicht nochmal da ganz kurz eben zum. Ich versuche gerade meine Gedanken zu ordnen. Ja, also erstens mal, wie gesagt, Gewerkschaften, großer Apparat, viele Leute beteiligt, etc., etc., jeder Bereich unterschiedlichste Bedingungen. Also wir können zum Beispiel nicht alle Branchen einfach so über den Kamm scheren und sagen zum Beispiel, ja, es gibt zum Beispiel bestimmte Wirtschaftsbereiche, da geht es den Unternehmen sehr, sehr gut. Eine Bekannte von mir zum Beispiel ist Betriebsrätin bei einer großen österreichischen Tageszeitung. Die freut sich, wenn sie wahrscheinlich nächstes Jahr keine Nulllohnrunde hat. Warum? Weil Zeitungen gerade ziemlich scheiße rennen, und der Kampf darum gehen wird, Arbeitsplätze zu halten. Jetzt kommen wir vielleicht noch mal kurz zu der Sozialpartnerschaftsgeschichte zurück. Ja, es ist einer der Punkte, über den man diskutieren kann und diskutieren muss. Ich sehe das eigentlich relativ wie ein Instrument. Was heißt das? Wie gesagt, dort, wo es mir etwas nützt, mit dem Kapital zu sprechen und mir Kompromisse auszumachen, dort werde ich etwas tun. Dort, wo ich sage, es kann keinen Kompromiss geben, werde ich mir andere Wege finden. Das ist ein, sagen wir mal, funktionalistisches Verständnis dazu. Es weicht auch durchaus vielleicht von dem ab, wie man Sozialpartnerschaft auch durchaus in Gewerkschaften bis jetzt denkt. Das ist jetzt meine persönliche Ansicht auf die Dinge. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Wer trifft denn Entscheidungen in Gewerkschaften? Sind in den meisten Fällen Betriebsrätinnen und Betriebsräte, also das heißt Menschen, die Wahlen hinter sich gebracht haben, Wahlen der Belegschaften, wo die Belegschaften gesagt hat, die Person, der Kollege, die Kollegin, das sind leibernde Leute, die sollen uns vertreten. und die treffen dann die Entscheidungen. Also das heißt, da sitzt niemand, also quasi irgendwelche alten weißen Männer alleine da. In manchen Branchen, muss man schon fairerweise sagen, gilt auch die Kritik. Wenn man sich die Bilder zum Beispiel der Metallindustrie anschaut, ja. Aber das spiegelt halt auch bis zu einem gewissen Grad die Branche wieder, weil die halt ziemlich männerdominiert ist. Da kann man jetzt wiederum diskutieren, okay, ist ein Problem, damit muss man umgehen. Aber grundsätzlich sind es eben Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich, die die Entscheidungen treffen müssen. Stichwort, wie weit sind die Leute bereit zu gehen? Und die zweite Dimension ist, was wird es auch in Zukunft bedeuten? Weil natürlich auch zum Beispiel Stichwort in der Industrie sich jetzt die ganzen Konjunkturbarometer in vielen Fällen eher verschlechtern. Also das heißt, nächstes Jahr wird in dem Bereich auch das Thema Arbeitsplatzerhaltung groß ein Thema werden und weniger das Thema großartige Lohnerhöhung. Das muss man ehrlicherweise in vielen Fällen so aussprechen. Es gilt jetzt nicht für die gesamte Industrie, sondern für, also muss man sich immer für Bereich einzeln anschauen. Aber so einfach kann man es nicht über den Kamm scheren. Und wie gesagt, es treffen nicht die Leute im stillen Kämmerchen die Entscheidung, sondern es treffen die Leute, die von ihren Belegschaften gewählt worden sind und die von ihren Belegschaften durch ihre eigene Gewerkschaftsmitgliedschaft mit dem entsprechenden Verhandlungsmandat ausgestattet sind. Ja, vielleicht um da auch einzusteigen in diese Diskussion über Gewerkschaften. Also da wurde ja schon die ÖGB-Demo auch ja angesprochen, also wie die ÖGB-Demo, die, ja genau. Da waren ja nicht so viele Leute. Und ich glaube, das zeigt aber schon auch ein Problem, wer auch gewerkschaftlich vertreten wird auch. Also gerade auch die Leute, die vielleicht auch gerade sehr stark von der Inflation auch betroffen sind, sind viel krassere, prekärere Schichten, die nicht mal gewerkschaftlich organisiert sind. Ja. Und das ist aber vielleicht auch ein Ding, weil du jetzt irgendwie, ja, magst du schon recht haben mit so irgendwie individuellen Schuldzuschreibungen, da halte ich jetzt auch nicht viel davon. Aber dieses Bild eines weißen, männlichen Industriearbeiters ist ja nicht mal in Österreich aufrechtzuerhalten. Das ist ja ein komplett auch migrantisch also die Proletarisierten sind ja auch Migrantinnen und so, und das hat auch in der österreichischen Gewerkschaft immer an Repräsentanz dort gefehlt und an Kämpfen von migrantischen ArbeiterInnen. Und ein anderer Punkt ist, glaube ich, es gibt ja auch abseits der institutionellen Gewerkschaften Arbeitskämpfe, wie zum Beispiel bei den MIAM-Streiks. Also das ist etwas, wo vielleicht auch das hier interessant ist, auch für wo viele auch, keine Ahnung, Studierende dort vielleicht arbeiten und was vielleicht auch interessant wird, die Leute hier einzuladen und sprechen zu lassen und ihre Kämpfe zu unterstützen. Weil ich glaube, gerade die außerinstitutionellen Kämpfe, Arbeitskämpfe haben noch viel mehr Potenzial als wie diese institutionalisierten. Wir sind jetzt gerade von darauf hingewiesen worden, dass vor allem Flinterpersonen gebeten werden, auch zu sprechen, oder auch wir nehmen sie auf jeden Fall dran. Das ist gar keine Frage. Ist, also, sorry. So, okay, ich habe da zwei Wortmeldungen. Zuerst die da hinten, dann du. Hinterm Matthias. Ja, danke für die Diskussion. Auf jeden Fall, ich fand sie sehr spannend. Ich hatte eher eine Anmerkung oder eine, ja, zu der Rhetorik von, ich glaube, du hattest es einmal erwähnt, dieser Gegenüberstellung von einmal das System als Ganzes zu sehen und zu analysieren, aber dann auch dieser. Und ich, das ist mein Punkt, dann der Rhetorik von der Individualisierung von Verantwortung innerhalb dieses Systems. Und ich finde die sehr problematisch aus dem Punkt, dass eben das innerhalb von einer, also man kann das machen auf einer theoretischen Ebene, aber sie führt zu einer Stabilisierung eines neoliberalen Systems. Dadurch, dass in diesem System, dass in dem Individuum die Verantwortung zugeschrieben wird, und das ja eigentlich mit der Punkt ist, den wir überwinden wollen. Weil innerhalb dieses kapitalistischen Systems das Individuum einfach, merken wir ja, relativ einen begrenzten Spielraum hat. Genau, und es führt auch zu einer gewissen Eindimensionalität, finde ich. Ah, ja, danke für deine Anmerkung. Also ich glaube, dass das absolut gar nicht mein Punkt war. Und falls das so rübergekommen ist, dann weiß ich nicht, habe ich eindeutig sehr vieles sehr falsch gemacht. Aber mir geht es überhaupt nicht um Individualisierung, sondern es geht mir darum zu benennen, dass es innerhalb eines Systems, also dass das System an sich halt nicht schwarz-weiß ist und dass nur weil ich, also das ist halt so ein bisschen, gerade wenn wir über Klimafragen reden, wenn wir davon reden, geht es jetzt um Konsum oder Produktion. Das sind zwei Dinge, die nicht voneinander trennbar sind. Also ich kann nur das konsumieren, was produziert wird, und ich kann auch nicht produzieren, wenn nichts konsumieren wird. Und das heißt nicht, dass ich jemals sagen würde, wenn wir jetzt alle Bioprodukte kaufen, dann werden wir die Klimakrise lösen. Aber dass es halt auch verkürzt ist zu sagen, das hat nichts miteinander zu tun und es geht nur darum, irgendwie auf produktionsseitiger Weise was zu verändern, weil diese Dinge halt inhärent miteinander verbunden sind. Und genauso ist es halt auch so, dass nur weil ich jetzt sage, dass irgendwie Individuen im globalen Norden da vielleicht ein besseres Leben führen aufgrund der Art und Weise, wie der Kapitalismus organisiert ist, heißt das nicht, dass ich glaube, dass sie als Individuen daran was verbessern können, wenn sie jetzt sagen, ich kaufe das alles nicht mehr ein. Weil, entschuldige, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz, weil du vorhin Myanmar angesprochen hast, da nochmal eine Sache sagen. Ja, natürlich, solidarisch mit den Myanmar-Kolleginnen und Kollegen. Nur eine Sache, ich möchte da nochmal polemisch schießen, nämlich, es ist eh lieb, pseudo-anarchistisch unterwegs zu sein, und was meine ich damit? Ab einem gewissen Zeitpunkt wird jedes Verhältnis, jeder Klassenkampf braucht Institutionen. Na sicher, du wirst da bei einem gewissen Zeitpunkt, beim Miam geht es zum Beispiel darum, es gibt mittlerweile zum Beispiel einen Kollektivvertrag für die Fahrradbotinnen und Fahrradbotinnen. Und es geht darum zum Beispiel die konkrete, vielleicht klingt das nicht ganz so prickelnde Perspektive, aber trotzdem wichtige zu haben, zum Beispiel, dass es einen Betriebsrat, eine Betriebsrätin gibt, zu der die einzelnen Kolleginnen und Kollegen hingehen können, mit ihrer Lohnabrechnung sagen können, hey, bin ich beschissen worden oder nicht? Klingt jetzt unglaublich unprickelnd, ist aber ein essentieller Bestandteil. Und da kommen wir wieder auch zu diesem Thema, eben wie Widerstand beginnen kann. Man kann eine Demo organisieren, ja? Und man kann diese Demos weiterführen und man soll diese Demos auch weiterführen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt, und wenn vor allem etwas erreicht ist, was zum Beispiel dann in der Praxis lebbar sein soll, wird man ohne Institutionen nicht umherkommen. Und es klingt unglaublich unprickelnd, aber wie gesagt, da gibt es jemanden, der zum Beispiel im Betriebsratsbüro hockt und zum Beispiel Lohnzettel nachrechnet. Das ist ein essentieller Bestandteil. Und als Mensch, der das regelmäßig machen darf, es ist nicht unbedingt der spannendste Teil des Klassenkampfs, aber es ist ein essentieller. Also ohne, dass das jetzt eine Zweierdiskussion wird, aber keine Ahnung, mit diesem Wort alleine pseudo-anarchistisch, keine Ahnung, also damit halt irgendwie so mit so einer billigen Polemik irgendwie Kritik durchzustreichen und auch ganz viele Kämpfe, also historisch wie aktuell, die außerinstitutionell Arbeitskämpfe geführt werden, wenn man sich nach Italien mal anschaut, was da die wilden Streiks waren, also das war ein Klassenkampf, der sich außerhalb der institutionellen Form begeben hat und der viel mehr erreicht hat, als die österreichische Gewerkschaft irgendwie jetzt in den letzten Jahrzehnten überhaupt zustande gebracht hat. Und keine Ahnung, also das ist einfach wirklich eine billige Polemik, die ins Nichts führt und nur, weiß nicht, keine Ahnung, deinen Job halt irgendwie so legitimieren will. Also ich habe ein bisschen auf diesen Moment gewartet, weil den gibt es dann beim Chris immer so. Und dann kommt immer dein Punkt, okay, gut, die Linken müssen alle in die Gewerkschaften und damit die Gewerkschaft sich nach links bewegt und dann sind höhere Abschlüsse drinnen und so weiter und so fort. Und ich ärgere mich dann immer so ein bisschen, weil die Gewerkschaften schlechte Abschlüsse machen, aber ich sehe dann auf der anderen Seite auch irgendwie jetzt letztens irgendwie Meldungen aus Deutschland, dass jetzt irgendwie die Arbeiter dort auf die Straße gehen für 8% Lohnsteigerung, während irgendwie die Metaller gerade 7,5 abgeschlossen haben. Also denke ich mir auf der anderen Seite, vielleicht hast du schon einen Punkt irgendwo. Aber meine Frage wäre jetzt eher auf eure Organisationen und auf eure Verantwortung eigentlich, die ihr euch ja dadurch stellt irgendwo, dass ihr politisch organisiert seid. Wo glaubt ihr, müsst ihr irgendwie jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren zulegen oder Erfolge feiern, damit man auf einer qualitativ neuen Stufe ist? Und das heißt jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, in allen 9 Bundesländern irgendwie 3 Ortsgruppen zu haben, sondern wirklich eine qualitative Änderung eurer Situation. Und vielleicht auch, wie viele Linke mehr zur Gewerkschaft beitreten müssen, damit sich da qualitativ was ändert und man aus diesem sozialpartnerschaftlichen Drive irgendwie rauskommt. Weil ich glaube dir ja ehrlich, dass du das willst. So. Aber was braucht ihr voneinander? So. Vielleicht kurz so als Zwischenmeldung, Personen können auch während den Wortmeldungen aufzeigen und ich merke mir es dann sozusagen. Das geht auch. Achso, soll ich wieder beginnen? Ja, eine große Frage, keine Ahnung. Nächsten 10 Jahren, also ich weiß nicht, wir sind ja gerade erst entstanden, aber ja, damit es nicht so... Ja. Ja, keine Ahnung, also die Perspektive oder die Kämpfe, die wir auch jetzt gerade auch mit dieser European Action Coalition, wo wir voll viel auch lernen konnten, sind halt einfach Kämpfe, die ganz klar im Lokalen ansetzen. Und das aber dann trotzdem verbinden mit transnationalen Kämpfen. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr spannender Moment und ein sehr zentraler Moment, den man machen sollte. Und ich glaube, das ist auch so ein Fokus, den wir uns gesetzt haben, dass wir halt eben versuchen, eben halt im Grätzl, in verschiedenen Mietkämpfen Leute zu unterstützen, aber da halt eben nicht stehen bleiben bei irgendwie diesen Formen, sondern halt versuchen, da halt irgendwie schon auch die bestehenden Verhältnisse damit in Frage zu stellen. Und ich glaube, das wäre halt schon möglich oder ist auch möglich. Und uns hat das auf jeden Fall sehr beeindruckt und sehr viel Kraft gegeben, wie viele Kämpfe in Europa da auch sehr erfolgreich geführt werden. Und wenn man da irgendwie, egal ob das jetzt in Barcelona oder in Berlin ist, dann sind halt genau auch diese Bewegungen, die sich mit der kapitalistischen Stadt- und Wohnungspolitik auseinandersetzen, auch ziemlich starke Bewegungen geworden, die auch sehr klar auch das kapitalistische System in Frage stellen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, wo wir denken, dass es in Wien, gerade wegen diesem Mythos, rotes Wien und so weiter, auf jeden Fall da auch an der Zeit wäre, da auch linksradikale und kämpferische Organisierung voranzutreiben. Und das ist eben das zweite, Organisierung ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ob das jetzt alles wir machen müssen, das, glaube ich, würde ich in Abrede stellen, dass irgendwie alle zu einer Organisation kommen. Aber ich würde mir wünschen, dass halt sich viel an Selbstorganisierung auch passiert. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Perspektive. Aber ich kann jetzt auch nicht für die ganze Gruppe sprechen. Vielleicht haben viele Leute viel schlauere Ideen. Ja. Ja, sehr schwierige Frage. Ich glaube, Leute in der Linken, die nicht gerade in einer Partei organisiert, nach einer 5 bis 10 Jahres Perspektive zu fragen, ist sich weit aus dem Fenster lehnen, aber ich werde es trotzdem versuchen. Ich glaube, dass es vor allem von Seiten der Klimabewegung, und das ist, glaube ich, auch ein Prozess, den unsere Organisation gerade durchmacht, eben ganz klar eine gewisse Neuausrichtung braucht hin dazu, dass man versucht, sich anzuschauen, welche Leute sind wirklich betroffen, wo können wir irgendwie vor Ort ansetzen, wo können wir vor Ort das Gespräch suchen und gemeinsame Kämpfe führen. Weil du vorhin Internationalismus angesprochen hast, ich glaube, dass das auch gerade in der Klimagerechtigkeitsbewegung ein extrem großes Thema ist und dass es schön und gut ist, wenn man viel davon redet, aber dass es dann halt auch wichtig ist, wirklich gemeinsame Kämpfe zu führen. Und interessanterweise ist Energie und Gas dafür ja wirklich ein sehr gutes Thema, das fast schon aufgelegt ist, weil so fossile Infrastruktur bewegt sich gerne durch verschiedene Länder hindurch und führt an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Folgen. Und die gemeinsam zu denken und auch den Menschen dann vielleicht hier in Österreich klarzumachen, was die Folgen anderorts sind von dem, was beispielsweise die OMV macht, finde ich, sind extrem wichtige Punkte. Und ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Also lassen wir es mal dabei. Ja, danke, Clara. Danke, Hasi. Was ich gut finde, ist, dass sich das alles gut ergänzt. Also Xander, ich verstehe voll, du sagst, müssen gar nicht alle zu Zwangsräumungen und Verhindern kommen. Ich würde schon gut finden, wenn alle zu uns kommen. Lade auch herzlich an. Ich meine das relativ ernst. Ich glaube, eine wichtige Aufgabe von uns ist, in den nächsten 5 bis 10 Jahren oder eigentlich auch jetzt weiterhin verschiedene politische Kulturen zusammenzubringen. Also Xander und ich sind schon mal auf dem Podium gesessen vor 11 Jahren, glaube ich. Da hat er sich geärgert, weil ich seinen Spruch weggenommen habe, nämlich die politische Gesamtscheiße angreifen. Ich finde es wichtig, Leute zusammenzubringen, die Gesamtscheiße angreifen sagen und die sozial-ökologische Transformation sagen und dann gemeinsam zu radikalisieren, also gemeinsam eine radikale Antwort zu formulieren, aus einer Position der Schwäche, in der wir sind, einen Hebelpunkt zu finden in den Widersprüchen des Systems, die uns mächtig machen, die uns stark machen, die uns gemeinsam gewinnen lassen. Ich finde, was die Clara vorher gesagt hat, war voll wichtig. Bewusstsein entwickelt sich in Kämpfen und Selbstbewusstsein entwickelt sich halt beim Siegen. Und unsere Aufgabe ist es, Menschen in Wien zu organisieren. Ich glaube, das heißt gerade konkret, zum Beispiel Streikende zu unterstützen, zu den Streikdemos hingehen, auch zu den JAM-Streikdemos. Also muss man mitradeln, da bringt Gehen nicht so viel. Aber wir waren bei der SWÖ zum Beispiel, bei der Handelsthemen, haben Tee ausgeschenkt. Man kann auch eine Pyroshow machen. Alles, was Solidarität zeigt, glaube ich, freut Leute. Und jetzt war, genau, ich glaube, das ist gut im Prinzip mal. Ich glaube, es ist gut, in Betrieb zu organisieren. Jetzt wird mich der Chris hassen, weil jetzt klar, ich seinen Spruch. Sagt immer, ja, okay, nein, dann lasse ich's. genau. Aber sich in Betrieb zu organisieren, ich habe das vor ein paar Jahren gemacht, das ist unglaublich lohnenswert, sich in Betrieb zu organisieren, auch gegen hauptamtlich aus der Gewerkschaft, die einem versuchen, da das Heft aus der Hand zu nehmen, gegen Abschlüsse, die man nicht so gut findet, Streikfreigabe früher erteilen und zumindest damit Leute zu organisieren, ist, glaube ich, eine gute Idee. Und ich glaube, es ist wichtig, ich glaube, ich zitiere wen, aber ich weiß nicht wen genau, irgendeine große Sozialistin, ist nicht Luxemburg. Ich glaube, es ist wichtig, da zu kämpfen, wo die Leute sind. Also ich glaube, im Moment ist es zum Beispiel wichtig, gegen die WM in Katar aufzutreten. Urviele Leute ärgern sich über die Menschenrechtsverletzungen, die 15.000 Toten, über die moderne Sklaverei und gleichzeitig mögen sie Fußball extrem gern. Ich mag Fußball auch so okay gern, aber mag die WM nicht. Ich glaube, solche Themen aufzugreifen, das heißt, Kämpfe zu führen, die Leute gern zu ihren eigenen machen wollen. Das heißt, auch die Uni zu besetzen, das finde ich extrem toll hier. Das heißt, auch einmal noch die Uni zu besetzen und Hacklerinnen einzuladen statt Profs oder sich gegen die Profs auch aufzuhetzen. Ich glaube, das schafft gute Stimmung. Antihierarchisch auch gut. Oder auch zum Beispiel die Streiks in der SWÖ oder im Handel als grundlegend feministische Kämpfe nicht nur zu verstehen und zu denken, sondern auch selber zu führen. Ich rede eh schon wieder zu lang, vorher habe ich auch zu lange geredet, deswegen habe ich den Schlusssatz nicht sagen können, deswegen sage ich jetzt, ich glaube, die Lösung ist halt weder der Lesekreis noch der Voluntarismus. Und ich glaube, die Lösung ist Ernsthaftigkeit, Kritik und Mut in einer linken, klassenkämpferischen Politik. Ja, schwierig, weil, wie gesagt, ich vertrete halt ein bisschen ein größeres Werk und kann da vielleicht auch nur meine persönlichen Meinungen kundtun. Also vielleicht noch mal ganz kurz, weil du es dezidiert gefragt hast, wie viele Linke müssen Gewerkschaftsmitglied sein, dass sich was ändert? Da muss ich gleich ein bisschen wieder zurückschießen. Ich würde die Frage so eigentlich zurückweisen, warum? Es kann niemals genug Linke in der Gewerkschaftsbewegung geben. Wenn man jetzt kurz drüber nachdenkt, denkt man sich so, das ist irgendwie eigentlich ein Widerspruch und genau diesen Widerspruch gibt es aufzulösen. Gewerkschaften muss man nicht lieben. Ich verbringe sehr viel Zeit hauptamtlich in diesem Apparat. Ich sage immer liebevoll, ich habe eine Hassliebe dazu, weil natürlich sehe ich auch die strukturellen Problematiken, die man verändern muss. Und wie kommt man zu Veränderung, indem auch eben Menschen, eben auch zum Beispiel dieses Werkel, als eine Möglichkeit zur Beeinflussung von politischen Prozessen sehen. Wie gesagt, 1,2 Millionen Mitglieder, mehrere 10.000 Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die da organisiert sind, da schlummert viel an politischer Macht und auch Durchsetzungsfähigkeit. Und ich glaube, da muss man eben auch den Apparat auch eben verstehen als ein, oder beziehungsweise den Apparat, aber diese Organisation als Möglichkeit, eben auch Kämpfe zu führen im Sinne davon, eben zum Beispiel die ökologischen Themen, jetzt als konkretes Beispiel, stärker in den Vordergrund treten zu lassen und zum Beispiel eben auch von Gewerkschaften einzufordern, hey Leute, ihr müsst stärker euch überlegen, wie zum Beispiel konkret diese sozial-ökologische Transformation ausschauen könnte, in unser aller Sinne und in eurem Sinne eurer Mitglieder. Nur solche Forderungen, und das sage ich jetzt auch immer ganz, muss man auch immer sagen, das ist das Ding der Psychologie, Forderungen, die von außen kommen, bewirken meistens, dass sich Gruppen tendenziell eher verschließen, Also wenn man Leuten von außen erklärt, ihr müsst dies und das und jenes tun, ist meistens dann der Effekt, dass die Leute so machen und noch näher zusammenrücken. Vielleicht in dem Sinne, dass sie eben Dinge tun, die man selber nicht will. Aber was kann man eben deswegen tun? Deswegen eben die solidarische Kritik in den Vordergrund stellen. Was heißt solidarische Kritik? Ja, na, nicht Mitglied sein. So, das ist mal das Erste. Und dann eben auch zu sagen, hey, ich finde es gut, dass mir der ÖGB zum Beispiel eine Zeitschrift viermal im Jahr schickt, aber ich hätte jetzt gern zum Beispiel von meinen Vertreterinnen und Vertreterinnen zum Beispiel konkret Antworten, hey, wie willst du das zum Beispiel da in unserer Branche mit der sozialökologischen Transformation machen? Welche Ideen habt ihr? Und wenn ihr keine Ideen habt, hier wäre ich, ich hätte Ideen. Und das ist etwas, was man sehr wohl machen kann und wo man auch die Veränderung eben, ich sage, das ist ein langer, steiniger Weg, das muss man auch immer ehrlicherweise aussprechen, aber es ist möglich und es geht darum, wie gesagt, auch hier eine neue Perspektive auch reinzubekommen. Ja, es ist mir wieder eingefallen und auf die Gefahr hin, dass ich jetzt dann böse Blicke vielleicht von einer oder anderen Person hier ernten werde. Ich hoffe, ich werde es verkraften. Also wie man vielleicht merkt, habe ich mich jetzt nicht unbedingt in der Klimabewegung politisiert. Ich bin hier gelandet und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass Menschen in der Klimabewegung gerne antikapitalistisch sind und nicht so ganz wissen, was sie damit eigentlich meinen. Und nicht so ganz wissen, wie man den Kapitalismus eigentlich analysieren muss und was eigentlich die grundsätzlichen Problematiken dahinter sind. Und man weiß zwar, man braucht irgendwie was anderes, um da jetzt irgendwie aus dieser Krise rauszukommen, aber man weiß nicht so ganz warum und man weiß auch nicht so ganz, wo man hin will. Und ich glaube, mein Anspruch für die nächsten 5 bis 10 Jahre wäre es, dass wir es hoffentlich schaffen, schon langsam herauszufinden, dass wir nicht nur eine antikapitalistische Klimabewegung sein müssen, sondern eine dezidiert marxistische Klimabewegung sein müssen und dass das 2 Fragen sind, die sich nicht voneinander trennen lassen. Oder eine anarchistische. Wir würden jetzt eine Frage von einer Person dran nehmen, die ihre Frage in den Chat geschrieben hat, online. Genau, die wird einfach vorgelesen. Ja, also Clara hat online gefragt, inwiefern haben Linke vielleicht auch zu einer erhöhten Inflation beigetragen? Konkret meine ich Lockdowns und Covid-Politik und generell die Liebe zu hohen Staatsausgaben. Oh, das stand schon immer Veranstaltungstext. Die Frage, es hat sich niemand von uns beantwortet, außer um zu sagen, wir sind zu schwach, um Inflation auszulösen. Ich glaube wirklich, dass ein vernünftiges Verständnis von Inflation bedeutet, dass Inflation keine Folge von falscher Geldpolitik, falscher Staatspolitik ist und damit auch nicht von falscher Staatsgläubigkeit der Linken oder bin mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwie seine Lockdown-Kritik war. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich glaube, der Grund, warum wir uns gerade in einer Hochinflationsphase befinden, ist, dass globale Lieferketten nicht mehr gut funktionieren, weil die 2 Häfen, die 30% der weltweiten Logistik abwickeln, das ist Auckland und Shanghai, immer mal wieder wochenlang in den Lockdown gehen. Das hat übrigens auch nichts mit der chinesischen, also nicht nur was mit der chinesischen Zero-Covid-Politik zu tun. In Kalifornien machen sie den Hafen auch zu, weil es einfach eine scheiß Idee ist, Viren so extrem schnell zu verbreiten. Und das stört halt Lieferketten, das erzeugt Unsicherheit. Diese Entscheidung zwischen Investition oder Preiserhöhung, die orientiert sich an der erwarteten Profitrate der Kapitalistinnen. Und bei Unsicherheit muss man halt Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Das kommt dazu, dass einfach relativ physische, materielle Infrastruktur zerstört worden ist, mit der Öl und Gas nach Europa gekommen sind. Also es sind einfach Pipelines kaputt. Also 2 sind halt so in die Luft geflogen in der Nordsee. Ich glaube, das ist klimamäßig nicht cool gewesen. Aber auch die... Ja, irgendwie habe ich gehört, es hat uns 3 Jahre gekostet in Bezug auf 1,5-Grad-Ziel. Aber es sind ja auch einfach die Energieinfrastruktur, die durch die Ukraine gegangen ist, ist in Mitleidenschaft gezogen worden durch diesen Angriffskrieg. Also ich bin ein ganz großer Anhänger der Arbeitswertlehre zum Beispiel. Und ich glaube nicht, dass Energie die wahre Arbeitskraft in dieser Preisberechnung ersetzen kann. Aber Energie geht in fast alle Produktionen hinein. Das heißt, wenn Energiekosten in die Höhe schießen und sind halt einfach in die Höhe geschossen, dann gehen halt Produktionskosten massiv rauf. Und das ist halt einfach ein Problem für Kapitalisten, wenn Produktionskosten massiv raufgehen, weil sie nicht mehr wissen, ob sie die Scheiße verkaufen können. Jetzt habe ich die Rhetorik gefunden. Insofern, nein, die Linke hat, außer es waren irgendwelche Linken, die Nord Stream 1 und 2 hochgejagt haben, glaube ich, nichts dazu beigetragen, dass wir uns in einer Inflationskrise befinden. Aber die Linke hat halt voll viel dazu beigetragen, dass wir keine linke Antwort auf diese Inflationskrise bisher gefunden haben. Und die wir gefunden haben, ist zwar inhaltlich richtig, ist inhaltlich richtig, zur Wien Energie demonstrieren zu können. Also ihr wart, wir waren, dritte Gruppe war auch noch, wir waren halt immer zu 300. Und das, also da lacht die Wien Energie halt. Und da lacht auch irgendwie die SPÖ in der Stadtregierung. Und letzter Punkt, was ich lustig fand. Die SPÖ im Bund fordert jetzt, dass man die Energierechnung aussetzen soll im November und im Dezember. Und sie nennen es Winterhilfe. Und irgendwas macht das mit mir, was von der Assoziation nicht so cool ist. Aber das ist nicht der Punkt. Die Wien Energie ist wie ganz viele andere Energieversorgungsunternehmen zu 100% in städtischer Hand und setzt diese Rechnungen nicht aus. Das hat was mit der privatwirtschaftlichen Form zu tun. Das hat aber echt auch was zu tun, dass wir es nicht schaffen, den Druck auszuüben, der Leuten Angst macht, eine Stadtregierung Angst macht, wenn sie diese Energierechnung nicht aussetzen, dass dann halt der Hut brennt. Und daran ist, glaube ich, die Linke schuld. Oder halt einfach, also genauso wie es die Gewerkschaft nicht gibt, ist nicht die Linke. Aber die linken Organisationen hier am Podium sind daran halt ein bisschen mitschuld. Sollten wir ändern. Nein, vielleicht nur ganz kurz, um auf deinen letzten Punkt einzugehen, weil das vorhin schon erwähnt wurde. Finde ich so Konzepte wie diese doch eigentlich recht große Kampagne in Großbritannien, dieses Don't Pay, wo es eben darum geht, dass möglichst viele Menschen, ihr Ziel ist glaube ich 1 Million Menschen, ihre Gasrechnungen nicht bezahlen diesen Winter. Und wo eben wirklich auch vor Ort mit Menschen ins Gespräch gekommen wird und versucht wird, Menschen zu organisieren, die das, die normalerweise nicht in unserer politischen Bubble sind, dass das eigentlich ein ziemlich cooles politisches Experiment ist und das eigentlich gar nicht mal so schlecht läuft und das auch geschafft hat, den politischen Druck auszuüben, dass eine Tory-Regierung einen, okay, ja, mehr oder weniger verdrottelte Gaspreisbremse eingeführt hat. Aber alleine, dass diese Regierung das eingeführt hat, ist, glaube ich, schon auch auf diesen politischen Druck zurückzuführen, dass die Menschen sonst halt gesagt haben, sie würden einfach ihre Rechnungen nicht bezahlen. Ich habe mich im September mit Don't Pay UK auseinandergesetzt und damit haben sie den 10. Oktober, haben sie damals als Frist angegeben, wenn sie 1 Million Pledges haben, dann gehen sie in den Zahlungsstreik und dann hatten sie 110.000, glaube ich, und sind nicht in den Zahlungsstreik gegangen. Weil ich hätte es auch interessant gefunden und mir dann aber gedacht, okay, das scheint nicht zu greifen, wohingegen diese Enough is Enough Massenbewegung in England damals mehr Unterstützung schien. Dann habe ich mich nicht mehr damit auseinandergesetzt, aber wie viel, also gehen die jetzt in den Zahlungsstreik mit 1 Million Leute? Weil sie haben ja gesagt, unter 1 Million geht es auch politisch nicht und führt zu nichts. So wie ich das in Erinnerung habe, also wir haben sie jetzt ja im November getroffen, aber da haben sie auf jeden Fall schon genug Leute, die in den Streik gehen würden und sie haben es verschoben auf den 1. Dezember, da ist jetzt der nächste Termin und dann auf den 1. April. Also sie orientieren sich an den an den angekündigten Erhöhungsdaten, genau, und das wurde nur verschoben auf 1. Dezember, soweit ich das in Erinnerung habe, aber vielleicht hat irgendwer anders das Wort. Weil ich glaube, es ist schon eine reale Herausforderung, Aktionsformen zu finden, die erfolgreich sind. Also eben, wie ich vorher gesagt habe, nicht in den Voluntarismus reinzugehen. Und ich meine, Österreich hat eine relativ, also ich glaube, in Österreich sind drei Zahlstreiks, der Tabakstreik und der Lichtstreik der Sozialdemokratie gegen die austrofaschistische Machtübernahme, der Versuch von Zahlstreiks in den 1970er Jahren. Und die sind ja auch fehlgegangen. Mich würde auch ein bisschen interessieren, warum oder warum das diesmal nicht wäre. Bitte aufzeigen bei weiteren Wortmeldungen. Okay, da ist jemand. Dann die Person war zuerst. Ja, voll. Also ich glaube, dass wir, also erste Frage, also so Ding, also einerseits, ich glaube, dass wir Menschen zwar nicht nur alle von diesem System geknechtet sind, also ich sage jetzt mal geknechtet, sondern auch mit unserem täglichen Leben ein bisschen dieses System schützen. Also indem wir haben zwar keine andere Wahl, als einkaufen zu gehen und zu arbeiten, aber wir tun es auch und darauf verlässt sich das System. Und ob ihr eine Möglichkeit seht, aus dem System auszubrechen und trotzdem noch unser Leben anders als dieses System zu strukturieren und dadurch diesem System den Rang abzulaufen praktisch. Oder wegen anderer Weise aus diesem Zwist rauszubrechen. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. ich glaube, es ist nicht möglich, irgendwie sich, weiß nicht, aus dem System, was auch immer das heißt, soll rauszunehmen und irgendwie parallel irgendwie so ein Leben ohne irgendwie Einfluss des Systems zu führen. Aber das wäre auch ein komplett falscher Ansatz irgendwie. Also wir wollen ja eigentlich in diese Gesellschaft reinwirken und nicht uns davon rausnehmen und so einen Eskapismus machen, sondern im Gegenteil müsste man innerhalb der Gesellschaft jetzt schon Strukturen aufbauen, die quasi so die Rücknahme des Staates in die Gesellschaft anstreben. Das heißt, einfach solidarische Strukturen aufzubauen, abseits der Logiken von Staat und Kapital. Und das ist ja nicht irgendwie ein Außerhalb, sondern es wäre drinnen. Und da könnte man eben Praxisformen finden, die natürlich diese sehr mächtigen Kategorien wie Lohnarbeit, wie, weiß nicht, einkaufen gehen müssen und sowas auch aufbrechen. Also man kann proletarisch einkaufen, man kann irgendwie ein Zusammenleben anders gestalten, dass man eben nicht von Lohnarbeit so abhängig ist. Man kann Häuser besetzen und damit Eigentumsverhältnisse in Frage stellen. Und diese Praxisformen sehe ich schon als sehr wichtig an, weil sie halt eben über das Bestehende hinausweisen und eben nicht nur in diesen legalistischen Rahmen verfahren, sondern auch den Denkhorizont auch anders gestalten. So, es könnte auch anders sein. Und das können wir tatsächlich nicht irgendwo auf einen anderen Tag oder auf revolutionäre Zeiten vertagen, sondern damit müssen wir halt echt auch jetzt anfangen. Und es gibt ja auch schon Beispiele, wie in Wien, aber auch überall auf der ganzen Welt, die das sehr erfolgreich machen. Ja, okay, dann habe ich es richtig beantwortet, oder? Ja, ich würde da prinzipiell zustimmen. Ich glaube, dass man aber trotzdem irgendwie bedenken muss, dass es für die allermeisten von uns wahrscheinlich nicht möglich sein wird, zu sagen, okay, ich scheiße jetzt komplett auf mein Studium. Ich weiß nicht, ich habe mein Geld irgendwann klug in Bitcoin investiert und wieder gut entinvestiert. Also so die allermeisten von uns unterliegen dann halt trotzdem noch immer gewissen Zwängen in diesem System. Und ich glaube, genau das macht ja auch politische Organisation heutzutage so unglaublich schwierig. Also ich habe mir diese Frage mal so in Bezug mit den Besetzungen in der Lobau gestellt, weil dann irgendwie die Mama von einem Freund von mir so erzählt hat, wie sie einfach ein Jahr lang nicht studiert hat, weil sie halt ständig dort war. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, okay, wenn wir jetzt heute sagen würden, wir machen halt ein Jahr lang gar nichts, dann würden wir einfach exmatrikuliert werden, einfach aufgrund der Uni-Gesetze und wie sie sich halt verändert haben. Und ich glaube, das zeigt halt eben sehr schön, wie wir halt alle in diesen Strukturen gefangen sind, aber trotzdem noch immer versuchen können, irgendwie nebenbei oder so weit, wie es halt irgendwie möglich ist, uns aus diesen Strukturen in gewisser Weise zu befreien oder halt zu versuchen, herauszufinden, wie es anders sein könnte. Wo ich allerdings eine sehr große Gefahr sehe, ist, wenn man dann glaubt, dass diese Räume, die man sich selbst schafft, irgendwie völlig frei von diesem System leben können. Und ich glaube, dass das schon irgendwie eine Tendenz ist, die es oft gibt, dass man dann irgendwie glaubt, so, wenn ich mir hier jetzt irgendwie meinen Hörsaal schaffe, dann wird dieser Hörsaal super inklusiv sein und es wird niemand hier sexistisch sein und niemand hier irgendwie was Rassistisches sagen, weil das halt einfach nicht der Lebensrealität entspricht. Und ich glaube, da muss man halt extrem vorsichtig sein, nicht zu glauben, dass man dadurch irgendwie aus der Gesellschaft und aus den Problemen der Gesellschaft entfliehen kann und sich deshalb, oder auch, dass man diese Probleme innerhalb seiner Bubble irgendwie lösen kann, während sie außerhalb weiterhin existieren. Ich glaube nämlich tatsächlich nicht, dass das möglich ist. Ich glaube, das Kluge ist, sich selbst irgendwie aus dem System da rauszunehmen, wo es einen kaputt macht, so ganz als individuelle Entscheidung, aber muss dann irgendwie auch jeder und jede für sich selber wissen. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, so viele Leute wie möglich mitzunehmen, also auch Aktionsformen zu finden, die nicht nur für uns möglich sind, sondern die auch für die Breite der Klasse möglich sind. Und das heißt, halt, glaube ich, einen Fokus darauf zu setzen, das System kaputt zu machen, und nicht sich selbst daraus rauszunehmen. Also gibt es eine zivile Metapher dafür, die ist die Person, die die Glühbirne erfunden hat, hat die Pläne bei Kerzenlicht geschrieben. Den Lenin-Zitat, da geht es darum, dass man den letzten Kapitalisten noch den Strick abkauft, mit dem man dann irgendwas macht, worüber man nicht öffentlich spricht. Bin gar nicht so der Freund vom Wortradikalismus, aber ich glaube, die Aufgabe ist es, breitenwirksam und begeisternd Leute dazu zu bekommen, das System zu überwinden, dazu zu nutzen, was man zur Verfügung hat. Das kann eine parlamentarische Plattform sein, das kann eine angemeldete Demonstration sein oder das kann eine unangemeldete Demonstration sein, wo wir dann zu Xandis Knüppelträgern kommen, wie wir mit denen umgehen müssen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man nicht das System für Sachen nutzt, die nicht das System zerschlagen sollen. Ich glaube, das ist die strategische Ausrichtung, die wichtig ist. Ich glaube, es ist nicht richtig, in eine bürgerliche Regierung zu gehen. Ich glaube, es ist nicht richtig, für bürgerliche Forderungen zu demonstrieren, weil das gut ankommt. Ich glaube, in Wirklichkeit auch, es ist nicht gut, für einen grünen Kapitalismus zu agitieren, weil man damit zumindest die Umweltfrage in die Präsenz bekommt. Aber die Werkzeuge, wie sie sind, wenn ich sie tatsächlich einsetzen kann für das strategische Ziel, Klasse vereinen, Kapitalismus überwinden, sollten wir schon annehmen, weil die Gegenseite wird es tun. Und es ist gar nicht so sicher, dass wir gewinnen. Also wir sollten uns da alles nehmen, was wir kriegen. Ihr habt schon alles gesagt. Wir müssen so lange reden. So, ganz kurz. Ich habe mir jetzt noch insgesamt 3 Personen, ja, ich sehe sie schon, keine Sorge. Ich habe 3 Personen jetzt sozusagen notiert, die werden noch sprechen und also wie sonst auch, immer zuerst die Wortmeldung, dann die Antwort. Und dann nach der Wortmeldung der 3. Person würde ich die sprechenden Personen hier um ein Abschlussstatement gemeinsam mit der Antwort bitten. Ja, also ich bin der Meinung, dass den Kapitalismus zu kritisieren ganz richtig und notwendig ist. Und auch die Methode des Marxismus ist durchaus nützlich. Nur konnte der Karl Marx und seine Nachfolgerinnen das ökologische Problem, das durch die entwickelte Industriegesellschaft im 21. Jahrhundert entstanden ist, nicht vorhersehen. Und ich glaube, dass an der Größe des Problems, vor dem wir stehen, hier vorbeigeredet wird. Ich glaube, dass diese Inflation, die wir jetzt erleben durch Einstellung der russischen Gaslieferungen, nur eine Vorankündigung von viel größeren Krisen ist. Ich bin kein Prophet, ich kann das nicht vorhersehen. Es ist aber ganz klar, dass unsere industrielle Zivilisation in der Weise, wie sie jetzt abläuft, nicht weiterlaufen kann, wenn es diese fossilen Energiequellen nicht mehr gibt. Wenn die schwinden oder abgedreht werden, dann hat das zur Folge, dass der globalisierte Handel diese ganzen Lieferketten zu 90% zusammenbrechen und dass in den Industrieländern es kein Wohlstandswachstum, sondern einen Wohlstandsverlust geben wird. Das möchte ich einmal sehen, wie also gewerkschaftliche Organisation, durchaus nützlich und notwendig, aber Gewerkschafter vertreten die Interessen ihrer Mitglieder. Und ich möchte wissen, wie sie die vertreten werden können, wenn sie den Mitgliedern sagen müssen, ein Drittel der Mitglieder wird arbeitslos, weil die Firmen zusammenbrechen müssen, die kein Geschäft mehr machen können. Und man wird nicht mit höheren, sondern mit geringeren Löhnen auskommen müssen. Das Problem, vor dem wir stehen, ist eine Überlebenskrise. Wie können 8 oder 9 Milliarden Menschen mit viel weniger Rohstoffen und Energie überleben? Ja? Auch die Agroindustrie funktioniert nur durch Millionen Traktoren, die mit Öl angetrieben werden. Das lässt sich nicht so leicht auf Elektroantriebe umstellen. Ne? Da sehe ich eine Hungerkrise kommen. Da gibt es natürlich noch andere Probleme, Bodendegradation und dass es keinen Phosphordünger mehr geben wird und so weiter und so weiter. Das sind alles Probleme, die wissenschaftlich bearbeitet werden können. Aber was ihr hier macht, das ist eine traditionelle marxistische Veranstaltung, wie ich sie seit 1968 hundertfach erlebt habe. Und es werden zwar sehr viele richtige Sachen gesagt, aber an der Größe des Problems redet ihr einfach vorbei. Ich wollte nur kurz sagen, also Marx hat es schon irgendwie. Achso, du. Ja, aber so stimmt es ja auch nicht ganz. Also Marx beschreibt ja die kapitalistische Produktionsweise schon als destruktiv und dass sie auch die eigenen Grundlagen untergräbt, nämlich Mensch und Natur. Also hat er das jetzt vielleicht nicht gänzlich vorhergesehen, aber die Produktionsweise schon als das beschrieben, was sie ist und wozu sie auch heute auch führt. Und ich glaube, es führt trotzdem halt kein anderer Weg vorbei an der Abschaffung des Kapitalismus. Also schade, dass wir jetzt schon so lange darüber reden müssen. Ich würde auch gerne nicht mehr Marx lesen. Vielleicht ist das auch der Zweck der Revolution. Aber es führt halt keinen Weg daran vorbei, dass wir es halt dann trotzdem weiter versuchen müssen. Ja, danke, dass du mir vorweggenommen hast. Marx und die ökologische Krise ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, aber es wird gerne von vielen Leuten ignoriert. Aber ich denke, im Endeffekt geht es genau darum, also all das, was da gerade genannt wurde bezüglich unserer Traktoren und unser Essen wird auch mit Öl produziert und so weiter und so fort. Also so genau das ist halt der springende Punkt und genau das ist der Grund, warum wir dieses Problem nicht innerhalb des Kapitalismus lösen werden und warum ich auch von einem fossilen Kapitalismus spreche, weil es einfach absolut unrealistisch ist zu glauben, dass der Energiebedarf des Lebens, wie wir es heute führen und des Produzierens, wie es heute im Kapitalismus gemacht wird, durch erneuerbare Energien in irgendeiner Form gedeckt werden kann. Aber genau das ist meines Erachtens nach der Grund, warum wir uns auch auf marxistische Analysen zurückbeziehen müssen, warum wir von einer Überwindung des Kapitalismus reden müssen, weil wir es anders nicht schaffen werden, diese Krise zu lösen. Naja, was da angesprochen wurde, ja, vielleicht fangen wir mal ganz kurz an. Diese Wachstumskritik zu 100% verständlich, nur die grundsätzliche Frage ist, Ich tue mir gerade ein bisschen schwer, meine Worte zu finden dazu. Ich kann nur zu einem Punkt kommen. Industrielle Prozesse sind jetzt nichts Besseres, kurz und einfach. Weil, wie gesagt, Industrie brauche ich zum Beispiel, um so ein Gebäude zu errichten, um so ein Gebäude mit der Technik auszustatten, dass es funktioniert. Die brauche ich aber auch zum Beispiel, um da draußen zum Beispiel Straßenbahnen fahren zu lassen. Weil ich brauche jemanden, der mir die Schienen gießt. Ich brauche jemanden, der mir die Straßenbahn baut. Und die Straßen... Ja, das ist halt dann die Frage, was nicht alles, was zum Beispiel... Der Punkt ist zum Beispiel Stichwort Nahrungsmittelproduktion. Wir produzieren teilweise unglaublich ineffizient Nahrungsmittel. Warum? Weil es halt produziert für Marktverhältnisse. Also Stichwort, dass Dinge zum Beispiel so produziert werden, dass sie schneller kaputt gehen als Beispiel. Oder beziehungsweise Lebensmittel eben nicht lang gelagert werden können und so weiter und so fort. Also das heißt, es ist jetzt nicht dieses Industrie ja oder nein Prinzip, also das würde ich definitiv nicht sagen, sondern es ist die Frage, welche Industrie und welche Güter produziert die für welche Menschen? Das ist die entscheidende Frage, die ich in den Vordergrund stellen würde. Produziert man für die Interessen von Kapitalistinnen und Kapitalisten oder sagt man, die Kolleginnen und Kollegen in der Fabrik stellen Dinge her, die ich tatsächlich brauchen kann, in vielleicht auch kleinerer Stückzahl, weil es ist nicht unbedingt die Notwendigkeit da, 1000 Stück davon zu produzieren, sondern ich kann auch nur 500 davon machen, wenn ich es, sagen wir mal so, zum Beispiel das schaffe, Marktprozesse auszuhebeln. Also das heißt, dass ich zum Beispiel diese 500 Stück, wenn ich die zum Beispiel normalerweise über den Markt verkaufen würde, einen Verlust mache und damit, dass die Firma auf Dauer beschädigt ist und vielleicht Konkurs geht. Wenn es gute Dinge sind, kann ich auch die Produktionsmengen zum Beispiel verändern. Aber wie gesagt, die Industrie und die Veränderung der Industrie und auch die Demokratisierung der Industrie ist ein entscheidender Faktor für den ökologischen Wandel. Und natürlich brauchen wir auch eine gewisse Adaptierung von Lebensstilen, also sehen wir die Hochrechnung, wie viel Erden wir verbrauchen und so weiter. Aber da spielt eben zum Beispiel die Industrie ein wichtiger Faktor. Und da spielen auch die Kolleginnen und Kollegen dort, die dort täglich arbeiten, auch eine wichtige Rolle. Weil die wissen zum Beispiel, wie man ökologische Produktion auch durchaus umbauen kann. Da gibt es eben Beispiele wie zum Beispiel Opel, wo ja die Leute selber aus der Produktion gesagt haben, hey, wir wissen ja eigentlich, wie wir zum Beispiel Energie sparen könnten, indem wir das und das und das so anders machen. Ja, da muss man nur ihr Expertinnenwissen der Tat eben auch entsprechend anhören. Da gibt es doch was sagen, glaube ich, weil es gab eine Frage im Vorbereitungstext, welche historischen Beispiele gibt es zur Überwindung der Krise, und mir ist nichts eingefallen, hat nichts gesagt. Aber an das ansetzend, was der Chris gesagt hat, die Demokratisierung der Produktion, also zu entscheiden, was wir produzieren, wie wir produzieren, wie die Menschen produzieren, das zu einer Frage der Arbeiterinnen-Demokratie zu machen. Da gibt es historische Beispiele, wie zum Beispiel die Streiks bei den Lucas Industries in den 1960er Jahren, die zwei Sachen gemacht haben, die auf der einen Seite Massenentlassungen verhindern wollten, auf der anderen Seite verhindern wollten, dass sie Kriegsgerät für den britischen Imperialismus herstellen müssen. Und die Expertinnen vor Ort, also die Facharbeiterinnen, einen Plan erstellt haben, wie sie haben das sozial wünschenswerte Produktion durchführen könnten im Verbund. Es gibt überhaupt keinen Grund zu glauben, warum man sowas nicht in einer niedrigeren Stückzahl machen sollte oder bei einer geringeren Arbeitszeit, 20-Stunden-Woche, und das ist schon mal deutlich weniger Emissionsausstoß in der Produktion. Und ich glaube wirklich auch, dass wir das hinbekommen. Und ich glaube, die Größe des Problems ist da, aber sie ist nicht unschaffbar. Das muss ich ehrlich sagen, würde ich auch am Samstagabend nicht mehr hier sitzen. Genau, ganz kurz dadurch sage, wir haben jetzt noch zwei Wortmeldungen. Sozusagen Rednerinnenliste ist bereits geschlossen. Genau, und wir schauen, dass wir gegen 18:30 ungefähr zum Ende kommen, damit die Personen, vor allem die hier übernachten, auch noch zum Abendessen kommen. Bitte. Meine Frage würde den Raum hier betreffen. Wo seht ihr wo seht ihr die Handlungsmöglichkeiten dieser Uni-Besetzung? Vielleicht auch aus marxistischer Perspektive. Vielleicht müsste man das die Leute auch fragen, die jetzt hier mehr involviert sind, aber was mir halt ein bisschen aufgefallen ist, ist irgendwie, dass es jetzt nicht so eine, weiß nicht, also ich finde es sehr cool, dass es eine Besetzung gibt, aber dass es eine Form von geduldeter Besetzung ist. Also hier gibt es einen zweiten Hörsaal, der ist komplett leer. Es gibt ganz viele Bereiche hier noch, die eigentlich auch geöffnet werden können, und ich denke mir, es fallen die Temperaturen so stark, dass es eine Lebensgefahr ist für wohnungslose und obdachlose Menschen. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, hier Hörsäle zur Verfügung zu stellen für warme Schlafplätze. Oder eben auch für Geflüchtete, die gerade österreichweit verteilt in Zelten ausharren müssen und dort frieren. Also ich glaube, wenn man halt nicht nur im Hörsaal von Intersektionalität redet, sondern vielleicht das auch in die Praxis mit einfließen lässt, wäre das eigentlich sehr schön. Ah, ja, Stichwort geduldete Besetzung. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit schon mal erlebt, was es heißt, wenn eine Besetzung länger geduldet wird, als es die eigentlichen Ressourcen eventuell zulassen würden in der Praxis. Und ich glaube, dass das ein sehr großes Problem darstellt, vor dem wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, auch diese Besetzung irgendwann stehen wird. Und deshalb glaube ich, geht es eher darum, die Zeit jetzt zu nutzen, um möglichst viel darüber zu diskutieren, was eben Möglichkeiten sind, wie kann es weitergehen, wie kann es auch abseits der Uni weitergehen, und nicht nur irgendwie darüber zu diskutieren, dass jetzt irgendwie der Rektor oder irgendwie das nächste Senatsmitglied für ein Gespräch da ist, sondern wirklich sich zu überlegen, warum machen wir das hier. Und ich glaube, es ist, denke ich, doch allen bewusst, dass wir das hier nicht machen, um die Uni zu besetzen, und dass es jetzt auch nicht geht, irgendwie konkrete Forderungen an der Uni durchzubringen, sondern es geht darum, Menschen mal konkrete politische Praxis zu zeigen und sich dann vielleicht auch schon währenddessen zusammenzusetzen und sich zu überlegen, was könnten die nächsten Schritte sein und was könnten unsere nächsten konkreten politischen Praxisen sein. Also zuerst, ich mag die Uni-Besetzung nicht runterreden. Es ist voll die Leistung, dass ihr die Uni besetzt habt. Und ich finde es extrem toll und bin extrem dankbar. Und es ist auch einfach in den letzten 12 Jahren mehrmals versucht worden, die Uni zu besetzen. Und die Genossen, wir sind dran gescheitert. Insofern ist es ein großes Ding. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die man tun könnte. Auf der einen Seite diesen Raum hier zu nutzen, um ganz viele Leute zu politisieren und zu radikalisieren. Und zwar auch Leute, die noch nicht hier sind. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir über Unipolitik reden, mehr über die Fachhochschulen zu reden, über Leute, die soziale Arbeit studieren, über Leute, die Medizinberufe studieren, über Leute, die endeffektiv in schlecht bezahlten Facharbeiterinnenjobs enden werden. Ich glaube, das wird den Leuten, die hier schon besetzen und den Leuten, die noch nicht besetzen, extrem viel geben. Das weitet dann noch die Ressourcen aus. Ich glaube, Diskussionen zu führen, die eben Leute nachhaltig radikalisieren. Und auf der anderen Seite, Soli-Besetzungen sind urwichtig und urgut, aber ich glaube echt, dass Leute den Mut haben sollten, für ihre eigenen Interessen sich zu organisieren und zu kämpfen. Das ist authentisch. Es gibt genügend im Studium, wo man nicht nur seine eigenen Privilegien reflektieren muss, studieren zu dürfen, sondern auch darüber wütend sein sollte und ankämpfen sollte, wie es ist, keine Ahnung, arbeitende Studierende zu sein. Was es heißt, Studierende mit Pflege oder Betreuungspflichten zu sein. Oder auch, was es einfach heißt, Studierende zu sein in einem Jahr, wo um 15% der Minivan-Korb in die Höhe geht. Und darum wütend zu kämpfen, gibt ihm, glaube ich, ein Leben und eine Authentizität, die er anstecken kann, die dann auch, ich würde mir gar nicht so zum Ziel setzen, immer alles über die Uni hinweg zu machen. Wenn ihr mal relevante Teile der Uni auf eurer Seite bekommt, ist es ein Riesenerfolg, an dem wir ernsthaft seit 10, 15 Jahren immer wieder sagen, wir hätten das gern und uns dann darauf hinausreden, dass die Uni eh nicht so wichtig ist, weil da nur Bildungsbürger rumhängen. Aber wenn man nicht mal die linken Bildungsbürgerinnen organisieren kann, dann frage ich mich, wie man an die Arbeiterinnenklasse rankommen möchte, wo man nicht mehr weiß, wo deren Fachhochschulen stehen. Ja, das meiste ist eh schon gesagt. Ich meine, ich kann es nur noch mal wiederholen oder mich anschließen. Es geht darum, diese Uni-Besetzung als einen Ort der konkreten Utopie zu sehen. Also Stichwort, auch vielleicht gemeinsam eben Vorstellungen zu entwickeln, wie es anders gehen könnte. Und da eben auch zum Beispiel die Chancen, eben auch zum Beispiel den Dialog zu nutzen. Also zum Beispiel eben Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen einzuladen, die nicht studieren und zu sagen, hey, lasst uns denn noch doch mal diskutieren gemeinsam, wie man denn ein Stück des Weges gemeinsam gehen kann, wie man die Welt gemeinsam verändern kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste, eben diesen Raum einfach zu nutzen, sowohl den Raum, als auch den Raum als eben als eine Metapher für die Möglichkeit, eben den Dialog zu suchen. Stichwort, darüber zu marschieren zum Bilder und zu sagen, hey, reden wir doch mal drüber, was sind deine Sorgen und Nöte und wie könnte man das zum Beispiel auch mit der Klimabewegung und sozialen Anliegen verbinden? Fragende Person hat die Frage gerade zurückgezogen. Das heißt, wir könnten noch eine letzte Abschlussrunde machen mit Abschlussstatements. Ich möchte mich an dieser Stelle schon sehr, sehr herzlich noch einmal bei den Organisatorinnen der Besetzung bedanken, dass wir die Diskussion hier in diesem Rahmen durchführen könnten. Und vor allem auch bei den sprechenden Personen bedanken, dass sie hier waren. Noch kurz 2 Rückmeldungen im Sinne der Organisatorinnen, nämlich zuerst, bitte nehmt sozusagen den Müll, den ihr selbst hier fabriziert, wieder mit. Ganz wichtig. Und zweitens wurde ich gebeten, nochmal zu sagen, dass die Personen, die hier übernachten, gerne auch schon zum Essen kommen können, damit dann auch noch genug da ist. So, bitte. Also Runde von Abschlussstatements. Ich glaube, es ist eh schon sehr viel gesagt worden. Ich glaube halt eben, ja, in der jetzigen Situation muss die gesellschaftliche Linke an Stärke gewinnen, muss an Ausstrahlungskraft gewinnen und muss auch wirklich diese, was man immer so Gegenerzählung nennt, wirklich als greifbares Moment halt auch irgendwie rüberbringen und damit halt irgendwie auch Leute erreichen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe der gesamten gesellschaftlichen Linken und nicht irgendeiner Organisation nur. Und ich glaube aber, was da sehr zentral und wichtig ist, was ich auch versucht habe herauszustreiten, ist es da halt eben Abstand zu nehmen von irgendwelchen Staatsillusionen oder Staatsgläubigkeiten, dass man halt auch antikapitalistisch diese Kämpfe führt mit und auch den Konflikt auch sucht. Also nicht irgendwie sich irgendwie so reformistisch oder brav oder harmlos rübergibt, sondern auch tatsächlich auch eine Systemfrage stellt, die halt auch ja den Konflikt auch sucht. Und ich glaube, das wäre in Österreich generell sehr schön, wenn da irgendwas in Bewegung kommt. Voll. Und ja. Mehr vergessen. Ja, ich bin auch nicht so ein großer Freund von Abschlussstatements. Ich glaube, was mir persönlich noch wichtig wäre, ist auch nochmal mich bei den Besetzerinnen und Besetzern der Uni zu bedanken und nochmal wirklich irgendwie mitzugeben, wie unglaublich wichtig ist, dass das hier passiert und wie unglaublich wichtig es aber auch ist, das zu nutzen und sich nicht irgendwie der Illusion hinzugeben, das ist es jetzt gewesen, oder auch nicht in irgendwie einen Trott zu verfallen, dass das jetzt irgendwie nichts bringt, wenn dabei keine konkreten Ergebnisse rausschauen, sondern einfach diesen Raum zu nutzen und aus vergangenen Protesten zu lernen, sei es an der Uni, in den Fabriken oder andere Besetzungen, wie zum Beispiel in der Lobau. Und aus diesen Erfahrungen und aus diesen Fehlern zu lernen und sich anzuschauen, wo können wir jetzt konkret weitermachen, damit wir dann, falls dieser Hörsaal irgendwann nicht mehr besetzt ist, unseren Protest wieder stärker auf andere Unis, in Raffinerien oder auf die Straße tragen können. Danke, ich nutze das Abschlussstatement für irgendwie das Zugespitztere, was ich sagen wollte, weil dann kann mich aus dem Christian nach mir spricht niemand mehr arg angreifen. Du machst es eh immer. Ich glaube, es gibt gerade viele nicht ganz erfolgreiche Politikformen und es ist wichtig, sich da nicht drüber zu stellen und zu sagen, es ist eure Schuld, dass meine nicht erfolgreich ist, aber es gibt auch einfach falsche Politikformen. Ich glaube, davon sollte man sich klar abgrenzen. Ich glaube, die Aufgabe für die nächsten Jahre ist, glaubwürdig klassenkämpferisch zu agieren und nicht klassenkompromisslerisch. Ich glaube, die Aufgabe für die nächsten Jahre ist, radikal antirassistisch zu kämpfen und einfach Hetze und Hass nicht mitzunehmen, weil ich glaube, das wird zunehmen. Und die Aufgabe für die nächsten Jahre ist auch radikal, um Frauen und Flinter Stern Befreiung zu kämpfen und sich hier auf keine reaktionären Ressentiments einzulassen. Ich glaube, das bedeutet auch innerhalb unserer Bewegung, innerhalb der linken Bewegung, innerhalb der Arbeiterinnenbewegung, innerhalb und außerhalb der Gewerkschaften gegen reaktionäre Ideologien anzukämpfen, ernsthaft auf Augenhöhe Leuten zu sagen, ich finde das scheiße und hier ist meine Analyse deshalb und ich möchte es gerne ändern. Und letztlich, ich glaube, wir müssen alle gemeinsam ins Tun kommen. Wenn wir das hinbekommen, dann glaube ich, überstehen wir diese Rezession. Es gibt danach noch organisierte Linke, vielleicht auch mehr als jetzt. Und es gibt inspirierende Kämpfe gegen das System. Ich kann mir vorstellen, dass 2023 eine tiefere kapitalistische Krise wird als 2008. Und 2008 war richtig scheiße für die Unterdrückten und Ausgebeuteten im globalen Kontext. Das würde ich gerne dieses Mal vermeiden. Ich glaube, wir bekommen das hin. Ja, also ich weiß nicht, ich habe jetzt auf einmal mein eigenes Mikro. Keine Ahnung. Nein, vielleicht mal als Abschlusspunkte vielleicht ein paar Geschichten. Die erste, über den eigenen Schatten zu springen. Also wie gesagt, ich habe heute versucht, ein bisschen anzudiskutieren und zu sagen, Bündnisse müssen breit sein oder es wird halt nichts passieren am Ende des Tages. Und jetzt muss ich jetzt, ich weiß nicht, ich habe heute ein bisschen einen Fetisch jetzt auf die Eisenbahnschienen wieder zurückkommen. Wenn es nicht gelingt, eben zum Beispiel einen ökologischen Kampf dorthin zu entwickeln, dass man sagt, ja, eigentlich ist es ja auch voll in deinem Interesse, weil du arbeitest ja mit Stahl, du stellst Schienen her, lasst uns doch gemeinsam etwas tun, das ist in unser aller Sinne, dann kann es ihm gelingen. Also breiter werden und da auch die sozialen Bilder ein bisschen über den Jordan zu hauen, also im Sinne von eben auf Menschen auch zuzugehen, den Dialog zu suchen. Das ist, glaube ich, das Erste. Der zweite Punkt ist, Jana Netz, die gewerkschaftliche Organisation, alle Menschen, wie gesagt, man muss Gewerkschaften nicht lieben, ich tue es selber nicht, aber man muss eben sagen, kritische Solidarität kann halt nur funktionieren, wenn es eben kritisch und solidarisch ist und dafür ist die Vorausgangssetzung. Eben zum Beispiel eben die Gewerkschaftsmitgliedschaft. So, das ist mal der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist eben, wie gesagt, Kämpfe wieder gemeinsamer denken und eben auch eben den Raum zum Beispiel dafür zu nutzen, eben diese Kämpfe zu denken. Also Stichwort, sich den Masterplan zu überlegen, wie überzeugt man die Billa-Kassiererin und den Stahlarbeiter davon, dass es eigentlich ziemlich gut ist, wenn eine Universität zum Beispiel besetzt ist und wenn da radikal darüber diskutiert wird, wie es mit unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft etc. weitergeht. Und in diesem Sinne kann ich auch nur, es ist viel Dank ausgesprochen worden. Ich kann sagen, eine Sache, die ich eben aus meiner Vergangenheit bekannt vorkommt, Diskussionen bei Universitätsbesetzungen dauern immer länger. Also es finde ich gut, dass diese Kontinuität beigehalten ist. Und ja, sag mal danke. So, wie gesagt, vielen Dank fürs Dasein. Ich habe die Durchsagen, die an mich herangetragen wurden, durchgegeben. Möchten die Menschen von der Organisation noch was sagen? Ansonsten war es das von unserer Seite. Vielen Dank nochmal. Ja. Genau, danke. Ein letzter Punkt noch wichtig. Erstens, unsere Zeitschriften, die wir veröffentlichen, liegen da vorne aus zur freien Entnahme. Zweitens, die Aufnahme der Podiumsdiskussion wird auf unserer Website veröffentlicht über Social Media Kanäle platypus1917.org. Entschuldigung, .com steht eh da.